Wir brauchen gar nicht groß drum rumschwätzen, wenn wir marketingmäßig nicht demnächst was unternehmen, dann ist unsere Leadership-Position so schnell am Arsch, so schnell können wir gar nicht gucken. Ich denke, Sie reagieren da ein bisschen über, lieber Kollege. Unser Branding ist nach wie vor hervorragend. Ich sag, dass wir uns ohne eine vernünftige Print- oder TV-Kampagne so schnell von Print- oder TV-Kampagne kann ja überhaupt gar keine Rede mehr sein. Wir leben ja nicht mehr im finsteren Mittelalter. Es haben sich heutzutage ganz neue Marketinginstrumente aufgetan und das ist auch der Grund, warum ich diese Sitzung einberufen habe, dass man das heute mal durchsprechen. Also bei allem Respekt, aber was soll man denn außer Print oder TV anders machen? Meine sehr verehrten Vorstandskollegen, wir werden im Marketing ab sofort brandneue Wege beschreiten. Virales Marketing heißt das große Zauberwort. Ein vollkommen neues Feld. Virales Marketing und was Neues, jetzt mache ich mir aber wirklich gleich in die Hose, hatte ich da doch heutzutage schon in der Bildzeitung. Das ist doch nichts Besonderes mehr, das macht doch wirklich jedes kleine Handwerkerle. Der Unterschied ist bloß, dass wir mehr Kohle haben als das kleine Handwerkerle. Jedes Budget, das man für so einen Hokuspokus ausgibt, ist doch zum Fenster ausgeschmissen. Ich verstehe überhaupt gar nicht, dass ihr auf sowas reinfallet. Mit so einem Hennendreck, da triggern Sie doch keine einzige Purchase Decision. Also ich hätte das Geld lieber sparen. An Ihrer Stelle hätte ich meinen fetten Arsch nicht auf meine Lorbeere breit hocken. Virales Marketing ist ein absolut machtvolles Werbeinstrument, von dem Sie keine Ahnung haben. Das war ja klar, dass Sie wieder mit Ihrer Besserwisserei kommen, Herr Weder. Das ist wirklich unfassbar, dass Sie glauben, Sie könnten mit Ihrem schwarzen Werbeanzügel hier irgendwo hinterm Ofen vorlocken. Fällt bloß nur, dass Sie einen schwarzen Rollkragenpulli anziehen. Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Jetzt ist genug. Herr Weder, lassen Sie den Mann in Ruhe. Wenn es unbedingt sein muss. Sie streitsüchtiger Grasdackel. Ich sehe mich außerstande, dieser bescheuerten Streiterei hier noch weiter Raum einzuräumen und deswegen treffe ich jetzt eine alleinige Entscheidung. Unser gesamter Werbeetat geht ab sofort ins virale Marketing. Wir sind der Abschaltungsputz. Ich hab noch gar nicht gedrückt. Sag nochmal. Nochmal? Ja, nochmal. Nochmal. Ne? Flachwitze, ja. Nö, brauchen wir nicht, haben wir nicht. Fällt aus wegen ist nicht. Elli, Flachwitze, ne. Unglaublich. Lachfisch kriegt. Ja, das ist geil. Elli kriegt den Lach. Ich glaube, ich mache mal eine Outtake-Sendung. Das lässt du auch eh mal alles drin. Könnte ich eigentlich drin lassen, ja? Wer braucht Synchronisation? Mache ich sonst auch nicht. Synchronisation. Richtig. Ja, ich habe mir heute eine tolle Sendung über Audio, digitales Audio und Synchronisation angehört. Und da ist mir klar geworden, ist eh alles egal. Ja, siehst du. Das ist eh nicht synchron, von daher. Who cares? Brauchen wir jetzt nicht mehr mit dem Zählen? Ja, komm, mach 10. Nein? Ich hab doch schon. Awesome. 1. 2. Jetzt anfangen. 2. Fang an. Stell dir mal vor, wir würden live auf Sendung gehen. Und die Leute würden dann auch viel Geld für bezahlen. Rundfunk. Nein, das können schon wir aber, gezahlt. Ja, genau. Schon gezahlt? Danke. Das können wir aber wirklich machen. Was? Also mal davon abgesehen, dass wir viel zu unregelmäßig sind, als dass es Sinn machen würde, aber wir könnten live senden. Halt, du hast dann so ein kleines Slot. Können die denn auch dieses Call-In machen? Nee, Call-In geht nicht, aber du kannst einen Chat zum Beispiel machen, wo so, weißt du, so ein IRC-Channel, wo eigentlich einfach alle drin hocken und dann irgendwelche komischen Sachen dahin posten können und ja. Du im Endeffekt einfach nur dir sagst so, ja, nee, ist klar, du, alles gut. Okay. Ich kann vielleicht auch das Echo rausmachen, oder habe ich das überhaupt drin? Weiß nee, ich habe kein Echo, gut. 2 Minuten 36, macht nichts. Ja, cool. Die anderen bezahlen ja dafür. Und gut, haben wir eine Flatrate, alle, oder? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier sind wieder alle Lisanne und Bessra. Hallo. Hallo. Ach, ja. Ihr Lieben, wir haben voll abgelost. Ich meine, wenn Fesra das jetzt alles drin lässt, dann merkt er ja eh schon, dass das eines nicht mehr geht. Eigentlich wollten wir heute ganz geil mit Konzept und super spannungsmäßig starten. Und dann haben wir das paar Mal geprobt und jo. Haben verkackt. Sag's doch einfach. Solche Wörter benutze ich doch nicht. Ach so, entschuldige bitte. Haben failed, bitte. Mal wieder epic-mäßig. Genau. Aber du kannst es, ja, aber du kannst es jetzt versuchen. Nee, das hört sich denn ja so peinlich an. Nee, ist jetzt gestellt, meinst du? Ja, das hört sich dann auch so peinlich an. Ja, okay. Mhm. Ja, ich bin eh nicht gut drauf. Warum nicht? Ja, hier so, ne? Ah, ist mein Gerät. Ihr Lieben. Mein Gerät geht nicht. Mal ja, wieder. Soll ich das jetzt alle sagen? Meine Geräte. Mach doch. Das ist aber unanständig. FSK 18. Also, Fesras Quad. Also ihr Lieben, Fesra, ja, der Fesra, der hat so ein Mikro. Er hat ein paar Mikro, aber er hat ein Mikro, das sieht aus wie ein Dildo und das hat er gerade abgeleckt. Ich habe es nicht abgeleckt, ich habe einfach nur in die Kamera, das Mikro in die Kamera gehalten. Und damit habe ich meine das sage, damit ich dieses D-Wort in die Hand nehme. Ja, Schatz, das sieht total super aus, ganz, ja, ganz toll, Spätzchen. Finde ich auch, ja. Oh, genau, weil das Ding sieht, wen es interessiert, der kann mal danach googeln, kann sich ein Bild angucken, das ist das Blue Microphone Yeti. Und der Yeti, das Yeti ist eigentlich ein ganz, ganz großartiges Mikrofon, das sich ganz, ganz großartig anhört. Ja. Wenn es denn mal geht und irgendwie aus welchen Gründen auch immer, geht es nicht mehr. Weil es vielleicht doch ein Dildo ist. Weil es vielleicht doch ein Dildo ist. Genau. Ja. Dann geht es vielleicht doch, weißt du ja gar nicht. Ja. Oder doch. No further comments. An dieser Stelle wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ja, ja. Er trinkt wieder, Leute. Es wird gefährlich heute für ihn, glaube ich. Ist die Tasse bald leer? Nee. Ist noch so ein Drittel ist noch ungefähr drin. Ja, aber ihr wisst ja immer, was für eine Schnute er zieht und wie er immer so drauf ist, wenn technikmäßig das nicht bei ihm funktioniert. Ja, vor allem habe ich jetzt mein Setting so schön gemacht. Es sieht jetzt so toll aus. Ich das bin sieht so. Hammer aus. Die Bücherwand ist immer noch hinter ihm. Es sieht total hammer aus. Ja, ich bin aber an der anderen. Du hast ja mein neues Setting noch gar nicht gesehen. Ja, du lädst mich ja gar nicht mehr ein. Komm doch mal vorbei. Ja, jetzt auf einmal. Komm doch mal vorbei. Nein, ich habe du weißt, dass du jederzeit ganz herzlich willkommen bist. Du kannst unangemeldet einfach klingeln und wenn einer da ist, macht auch einer auf. Okay. Ja. Und wenn du mich anrufst, richte ich es sogar ein, dass jemand da ist und dir aufmacht. Okay. Ja? Also halbe Stunde vorher reicht in der Regel. Läuft. Gut. Genau. Ja, wenn ich dann mal wieder in der Nähe bin. Siehst du? Das ist ja Statistik, ne? Ja, genau. Ne? Kann man einfach mal machen. Kann man einfach machen. Dann kannst du dir mein neues. Hier, ich habe nämlich auch. Hier, so. Was ist denn? Guck mal. Oh, ihr Lieben, das ist ein Keyboard. Genau. Ein MIDI-Keyboard habe ich jetzt auch. Und wozu braucht man das? Das ist ein MIDI-Keyboard. Das ist ganz toll, weil du damit nicht nur Musik spielen kannst, sondern du kannst halt MIDI-Befehle geben. So, das ist eine ganz coole Sache, weil du damit Töne erzeugen kannst und rein prinzipiell kannst du bei manchen Programmen kannst du bestimmte Befehle nacheinander ohne jetzt Tasten drücken zu müssen am Keyboard, weil du das zum Beispiel nicht in der Nähe hast. An der Tastatur, kannst du das über das MIDI-Keyboard steuern. Und das ist eine recht coole Sache, weil du damit koordinativ besser zurechtkommst als mit der Tastatur. Und du hast da noch so einen Modulationsregler, wo du auch nochmal ein bisschen was rumspielen kannst. Das ist alles so ein bisschen experimentell, wo ich da noch so ein bisschen versuche, ein bisschen Spaß zu haben und das vielleicht sinnvoll auch noch umzusetzen. Das war grundsätzlich ein günstiges Angebot und deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Und ich habe ein bisschen Klavierspielen gelernt, aber das ist nur ein bisschen. Okay. Also nicht nur Tonleiter, sondern... ein bisschen Spaß zu haben. Ich versuche, ein bisschen Spaß zu haben, genau. Okay. In dieser traurigen, tristen, grauen Welt. Ja. In der Krieg herrscht im Übrigen. Oh, war das eine geile Überleitung. Ja! Das war eine Vorlage. Oh, ihr Lieben. Ich drehe dich mal ein bisschen lauter bei mir. Ich habe jetzt gerade mal eben mein Mikro ein bisschen runter geregelt, weil ich finde es irgendwie tierisch laut. Aber ich muss, deswegen muss ich dich ein bisschen hochregeln, weil ich höre dich kaum noch. Ja. Aber ich finde das so. Aber das ist alles technischer Kleinkram. Aber ich möchte, bevor wir zu dem wirklich fiesen War in Kryta-Thema kommen, weil das ist eigentlich heute unser Thema und wir wollten das richtig geil anmoderieren, gemäß dem Motto Akte Kryta, das Team Abschaltimpuls klärt auf. Hintergrundberichte, warum ist der weiße Mantel, wie der weiße Mantel so ist und was macht eigentlich die glänzende Klinge? Fakten, Fakten, Fakten und bloß nicht an die Hörer denken. Richtig. Das haben wir aber nicht hingekriegt als Einleitung. Nee. Deswegen ist das voll in die Hose gegangen. Ihr habt es ja gehört. Und ja. Aber also wir sind so wie immer mal. Aber jetzt möchten wir nochmal einen Epic Fail. Wir sind ja technischerweise heute ein bisschen schlecht drauf, ne? Ja, wobei wir das noch nicht mal Technik. Ich weiß auch, woran das liegt, glaube ich. Ja, woran? Ja. Also erklären wir doch vielleicht ganz kurz, worum es geht. Ja, wir haben eine E-Mail. Genau, wir haben eine ganz tolle E-Mail bekommen von irgendwem. Ja? Richtig, irgendwann. Irgendwann. Mit, schon ein bisschen länger her. Mit irgendwelchen Inhalten. Aber grundsätzlich, derjenige hört Abschaltimpuls und er findet es super. Genau, und er hatte das uns, glaube ich, sogar Fragen gestellt oder hatte irgendwas erzählt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Auf jeden Fall ist es meines Wissens nach so, dass die Vorhaltezeit bei unserem E-Mail-Provider, also der uns die, ne? Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, ich habe die Sendung mit der Maus gesehen mit dem Internet. Genau, die ist übrigens sehr gut. Die Domain, der uns die Domain stellt, der uns also auch die E-Mails zur Verfügung stellt. Ja. Und da sind, soweit ich mich erinnern kann, oder ich glaube es zumindest zu wissen, ist die Vorhaltezeit der E-Mails eingeschränkt. Das bedeutet, solange, also dass die E-Mails nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt vorgehalten werden, und dann gelöscht werden. Wobei das eigentlich für IMAP untypisch wäre, weil das ja gerade so der Sinn ist, dass die alle auf dem Server liegen. Aber da könnte ich nochmal genauer nachforschen, ob das nicht vielleicht doch in irgendeinem IMAP-Folder verschwunden ist und ich das einfach nur nicht mehr finde. Okay. Auf jeden Fall haben wir die Mail nicht mehr. Die haben wir nicht mehr und scheiße. Sorry, dass ich das jetzt mal so direkt sage. Es tut uns leid. Wir sind hochtraurig. Wir sind betroffen. Und wenn ich mir jetzt mal, ich muss mal gerade, das ist so geil, der Pegel, trotzdem nicht automatische Pegelsteuerung eingestellt ist, der wandert immer total zum Maximum, automatisch hin. Bei einem Bekannten von mir ist es genau umgekehrt. Der wird immer leiser. Und dann sagt er irgendwas. Ich lasse es jetzt beim Maximum und du musst das jetzt wieder hinkriegen. Ja. Freust dich, ne? Alles gut. Ja. So, das ist lieber so E-Mail-Schreiber, dessen Namen wir vergessen haben, dessen Inhalt der Mail wir vergessen haben, über die wir uns nichtsdestotrotz sehr gefreut haben, schreib uns doch nochmal. Wir sind zu blöd, die rechtzeitig zu erwähnen. Genau. Das kann man nicht machen. Ich werde diesmal auch eine Sicherheitsvorkehrung treffen und werde sie, sobald sie ankommt, nochmal an eine andere E-Mail-Adresse verschicken, wo die Vorhaltezeit ewig ist. Google? Google oder Ymail. Da bin ich mir noch unsicher, weil Ymail pusht schön aufs iPhone. Ja. Oder eine Mi-Adresse. Das können wir auch machen. Ja, da bin ich ja ausgestiegen. Ja. Bei mir fiel wirklich nichts mehr ein, warum ich meiner Firma sagen müsste, dass ich Mi-Account brauche. Ja, aber du hast ja mich grundsätzlich so. Hm? Ja. Ja. Da wolltest du mir schon vor längerer Zeit mal was schicken. Das ist so ähnlich wie mit dem PDF. Kommt irgendwann. Nee, ich habe gesagt, wenn du haben willst, musst du mir nur sagen, dann kümmere ich mich. Jetzt bin ich wieder schuld. Bin ich mit dem Mikro im Übrigen auch hier lieben, ne? Oder mit dir Bescheid wisst. Ich habe eine... Weil mit den anderen Leuten funktioniert das Mikro. Genau, ich habe eine Beweisaufnahme sogar. Oh. Dass es funktioniert. Ja. Ja. Haben wir uns nicht auch schon mal mit diesem Mikro unterhalten? Ich meine ja. Mit diesem? Nee, das ist neu. Das habe ich mir jetzt erst vor ein paar Tage, letzte Woche, also am 12. kam das. Am 12., okay. Am 12. Mai. Das andere, wo liegt das? Das ist in meinem Köfferchen. Ich habe jetzt ein Audio-Köfferchen. Oh, dann müssen wir eigentlich doch auf die Gamescom gehen, oder? Ja, ich habe mein Audio-Köfferchen schon fertig. Und da sind ganz viele ganz tolle Sachen drin. Ja, aber ich sage, eigentlich müssten wir doch auf die Gamescom gehen. Habe ich ja gesagt. Ja, ich habe ein Audio-Köfferchen. Weil du hast ein Audio-Köfferchen fertig. Genau. Ja, aber mein Absatz, Urlaub ist jetzt mit freundlichen nicht Grüßen dann, wenn die Gamescom Petra ist. Und außerdem will ich, wenn, dann wieder Presseausweise haben. Dann müssten wir uns jetzt wieder an den War Tower ranschmeißen. Nö, warum? Sagen, hier, mach mal. Connections halten ewig. Oh. Was? Connections halten ewig. Ja, welche denn jetzt? Das muss ich mir noch überlegen. Vielleicht fällt es mir ein. Okay. Ja, gut, alles klar. Irgendeinen finde ich schon. Mhm. Ja. Genau. Nichts ist einfach als Presseausweise zu kriegen. Vor allen Dingen, wenn kein Name draufsteht. Genau. Ich kann ja den alten mitnehmen, kann mal rumlaufen. Vielleicht ja, dann machst du Tipp-Ex, machst du das Datum, veränderst du dich dann so Tipp-Ex-mäßig. Ja, ist eine tolle Idee. Pierce einfach. Nein, komm. Immer besser. Und warte mal eben kurz, können wir mal kurz auf Stopp machen? Ja, wir können mal kurz auf Stopp machen, klar. Moment mal eben. Okay, ich bin eine Pause dazwischen. Ich bin, ja, das machen wir nicht. Ich kann ja schneiden. Ich bin ja da flexibel wie eine Eisenbahnschiene, sozusagen. Ja, ist richtig. Ja. So, willkommen zurück, ihr Lieben. Ich musste gerade mal umziehen, weil mein Mann muss jetzt Fusi gucken. Fusi, das ist ja genauso. Ah, ja. Ist wie Stößchen, ne? Ja, so ungefähr. Richtig, ja, finde ich auch. Ja? Deswegen sage ich das auch immer. So World's most unneeded abbreviations. Das ist so, ist wie Stößchen und Fusi ist halt eben total unmännlich und deswegen sage ich das auch immer. Fusi, total unmännlich. Ich muss jetzt mal so ein bisschen korrigieren, weil ich habe jetzt, das Schöne an meinem neuen Setting ist, ich kann jetzt hier schön die Beine hochlegen, ja, und kann mich hier einfach mal gemütlich hinflözen, sozusagen. Ja, das ist nicht schlecht, kann ich auch. Ich bin jetzt hier voll entspannt. In meinem Zimmer? Voll entspannt. Ne? So hier oben? So, zack. Ja, aber das konntest du ja die ganze Zeit. Ich konnte das nicht. Ja, ich lag ja vorher, habe ich ja auf dem Sofa gesessen, wie immer. Ja, genau. Ja, aber ich bin jetzt endlich in der Lage, mal meine Füße hochzulegen, während ich was aufnehme. Was total großartig ist, eigentlich. Kratzi, ja. Finde ich auch. Aha. Und eigentlich, wenn du dir jetzt überlegst, dann könnte ich das hier noch so. Egal. Wir wollten über den Krieg in Kröter. Ich wollte jetzt nochmal eben auf unsere lieben Zuhörer eingehen. Oh. Ja? Kennst du? Zuhörer. Kennste? Ja, kennste? Ja, sagt dir das was? Ich möchte nochmal eigentlich unseren lieben Kikuta loben. Ehrlich? Warum? Was hat denn der gemacht? Der ist super. Echt? Außerdem freue ich mich ja jedes Mal über seine Signe. Wir sind seine Lebensretter. Ja, genau. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Aber es ist cool. Ja? Ja, also mich macht das glücklich. Ja, mich auch. Finde ich großartig. Er hat ja auch diese wundervolle, ne? Und wie heißt das? Gruppe und so gemacht. Außerdem finde ich, Kikuta gibt ja auch immer das geilste Feedback. Wer jetzt ja ein bisschen frech geworden ist, seit er aus Australien wieder da ist, ist ja Fellow. Weißt du, so Einsatz, Feedback, also Feedbacks, Airquotes bringen. Ich weiß nicht, ob der in der Pubertät ist. Ja, du. Das war jetzt fies, Fellow. Mach nichts. Fellow, gib doch mal Feedback dazu. Nee, brauchst nicht. Nicht? Na gut, dann nicht. Ja. Ja. Ja, du. Hast du recht. Oder vielleicht hat er das, was ganz viele haben, die aus dem Ausland wieder zurückkommen, die haben totale Schwierigkeiten, sich zu akklimatisieren. Du meinst ein Jetlag? Nee, nix Jetlag. Kulturmäßig. Ach so. Weißt du, er war vorher in Australien, hatte die ganze hier Hang Loose, Surfer und so. Ach nee, er hat ja nicht gesurft, na egal. Mentalität. Und jetzt kommt er hier wieder nach Deutschland. Pünktlichkeit, Feedback geben. Oh, dabei fällt mir ein, ich habe vorhin kurz ferngeschaut. Also ich mache das ja sowieso sehr selten. Ich gucke ja nur noch die Filme, die mich hier wirklich interessieren. Und musste dann gezwungenermaßen dieses komische, keine Ahnung, wie es heißt, Hau mich blau, wie auch immer, TV anschauen. Und da habe ich mir doch echt bei dem einen Beitrag gedacht, ey, was wir hier in Deutschland für einen Genpool haben, das ist aber nicht schön. Glaubst du, ist in anderen Ländern besser? Ich befürchte, ja. Ich sage nein. Ja, war ganz großartig, ja, weil so zwei Mädels irgendwie von 15 Jahren oder so, ey, Alter, das tut voll weh, glaub ich, Alter. Komm bestimmt aus deiner Heimatstadt. Nee. Meinst du nicht? Nee. Hast du es gehört? Ja, das hört man. Nein, also so. Was ich gerade gesagt habe. Ich habe gerade gesagt, meinst nicht? Ach so, ja. Yeah. Ich habe es versucht. Das ist aber. Das war auf beiden Arten, die man da rein interpretieren könnte, falsch. Ja, ich sage ja, ich habe es versucht. Wobei das eine schön im Dialekt war vorhin. Ich kann das. In der Fall kann ich mal einen Strich drunter machen. Ja. Kreuz das mal auf genau. Der Platte an, ich dein Lieblingslied. Genau, ich habe dir auf der CD die besten Stellen markiert. Ja, das ist super. Ach, ihr Lieben, so, wir wollten wirklich. Hast du Husten? Ich habe mich eben gerade so ansatzweise verschluckt und habe dann mal schnell das Mikro ausgemacht, damit ich nicht, damit den armen Hörern das Trommelfell nicht explodiert, wenn ich so vor mich hin huste. Ja, gut. Ich bin ja manchmal nett. Wieder Franz. Der Franz. Nee, Quatsch, wir waren das immer. Alfred Biolek, der hat auch mal gehustet. Der hatte mal an seinem Sessel so einen Knopf, wenn er gehustet hat, dann war sein Mikro aus. Ja, die Räuspertaste nennen wir das auch. Genau. Das ist übrigens auch was man theoretisch mit dem MIDI-Keyboard machen könnte. Räuspertaste. Ja. Wenn es dann funktionieren würde. Wenn es aber denn wir wollen ja jetzt nicht drauf rumreiten. Nein, das ist egal. Ja, Leute, wir wollten mit euch heute ganz ernsthaft, jetzt schon nach 20 Minuten immerhin, Abschweifung, über den Krieg in Krüter reden. Ja. Da geht es ganz schön ab, oder? Da geht es ganz schön ab, nachdem das ja jetzt so medienübergreifend sozusagen stattfindet. Ich glaube, Chris Lyle heißt er, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Marketing Director von Arnett, der das alles zu verantworten hat, diese virale Marketingkampagne, die ich im Übrigen sehr geil finde. Die auch mal so ansatzweise funktioniert. Also virales Marketing ist ja immer so, für die, die es nicht kennen. Die müssen sich das bei YouTube angucken mit dem Todesschwert. Das ist sehr, sehr geil, vor allem, weil die da so vor sich hin schwäbeln. Ganz, ganz großartig. Das ist einer meiner Lieblingsvideos. Ja. Also für die, die es interessiert, YouTube, virales Marketing und Darth Vader und dann findet man das. Und das ist ein sehr großartiges Video. Da ist es auch nochmal wunderbar erklärt. Also man seedet im Prinzip irgendwelche Gerüchte, beziehungsweise versucht die Leute anzufixen und dass das sich Ganze dann durch Mundpropaganda viral sozusagen wie ein Virus verbreitet. Und das hat halt so das Problem, dass es oftmals oder in der Regel nicht funktioniert. Also gerade solche gewollten Kampagnen, die werden sehr oft dann gerade von den Leuten, die es dann angehen sollte, nicht angenommen und halt auch überhaupt nicht verbreitet, sodass es nach sehr kurzer Zeit auch wieder im Boden versinkt. Wo es ganz gut geklappt hat, war damals Blavich Project, um mal so ein bisschen die Filmgeschichte nochmal so zu rekapitulieren. Da hat es recht gut funktioniert, weil eigentlich am Anfang keiner wusste, worum es da eigentlich ging und das sich wunderbar weitergetragen hatte, bis sie dann im Endeffekt gemerkt haben, dass es also tatsächlich nur ein Film ist. Und das hat Arnett mit dieser Krieg in Krüter-Kampagne, die, wenn ich mich nicht ganz irre, auch tatsächlich in Facebook gestartet ist, recht schön hinbekommen. Weil das da tatsächlich dann eben die Leute Stellung bezogen haben und da also tatsächlich mitgemischt haben und da eine sehr große Community-Zusprache auch war. Ja, es ist vor allen Dingen auch sehr gut gemacht. Also es ist ja aufgezogen, so ein bisschen propagandamäßig. Also wenn du das so durchliest, was die Propaganda vom Weißen Mantel ist, da wird dir ja schon ein bisschen... Es hat so ein bisschen was von 1984. Es hat sehr viel von 1984 und die wird auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, schlecht, finde ich. Echt? Weil es schon sehr extrem ist, ja. Och, nö. Komm. Obey the rules. Obey the rules, genau. Obey. Also es ist super gemacht. Also ich finde die Kampagne wirklich richtig schön, muss ich ehrlich sagen. Die ist gut, ist auch interessant zu lesen, auch mit Murrow, dem Geschichtsschreiber, also dem, wie soll ich sagen, Kriegsberichterstatter, so kann man ihn nennen. Ja. Ist auch super gemacht und dass du halt eben gleichzeitig die Sachen in-game dir angucken kannst, wie das Lager der glänzenden Klinge dann implementiert wurde und so. Das war richtig schön oder ist richtig schön. Ja. So, aber wir müssen jetzt nochmal, weil wir haben ja schon mal mit euch hier die Storyline von Prophecies durchgemacht, ja. Wahrscheinlich habt ihr alles vergessen oder ihr farmt ja auch nur durchgeleiert? Noch. Durchgeleiert. Wobei geleiert war die gar nicht. Eluna war mehr geleiert. Ja, also wir sollten uns wirklich überlegen, ob die Storyline von Katha nicht weglassen. Das ist irgendwie nicht so unser Thema. Da sind wir nicht so gut drin. Ach ja, ja. Da langweile ich mich selber. Ehrlich? Bei den Storylines. Ja, Krüter, oder was heißt Krüter? Jetzt sag ich schon Krüter, weil ich sie lese. Ich habe die Website offen. Was Tyria ja so großartig macht, auch von der Storyline her, ist ja diese ewige Verwicklung und das Hin und Her und dass eigentlich keiner erstmal weiß, worum es denn überhaupt geht und warum da jetzt jeder so einen Aufriss auf einmal macht. Und wir haben uns ja vorher schon mal unterhalten gehabt darüber, wie wir gesagt haben, oh, über das Thema würden wir gerne mal sprechen, dass du eigentlich, also wir sind, und das ist nicht gefaked, weil wir gesagt haben, ah, wir wollen jetzt gegensätzliche Standpunkte und damit wir uns mal richtig kappeln können. Nein, Ellie ist Anhängerin der, jetzt komm, der glänzenden Klinge. Genau. Und Fesralein sagt, ne, ist ja eigentlich voll falsch, weil der weiße Mantel ist der eigentliche wahre Retter von Krüter. Ja, das sind sie ja auch. Genau. Muss ich ja auch zugeben. Aber ich bin natürlich deswegen, also das hat natürlich was mit meiner Ingame-Storyline zu tun, weil Morhen de Morat ist ja adelig, wissen wir ja. Und dass ich mich da auf der Seite des Adels schlage, ist doch logisch. Aber vielleicht sollten wir nochmal bitte am Anfang anfangen, weil alle denken jetzt, hey, wieso Adel, was ist denn die glänzende Klinge mit Adel zu tun? Relativ viel, denn Krüter war, bevor wir da als Flüchtlinge ankamen, was ja eigentlich nie so richtig klar wird, welche Gesellschaftsform die jetzt so richtig haben, weil der weiße Mantel nimmt uns dann quasi ja gleich in Empfang. Hat er das Sagen und ratzifatzi werden wir auch weißer Mantel. Wir haben zwar nie Ja gesagt, aber gut, machen wir halt mit. Und ja. Ja, wir sind. Und keiner weiß eigentlich so richtig, was geht. Ja, wir sind ja sowieso so die FDP unter den Helden, ne? Fähnlein nach dem Wind, gerade wie es passt. Ja, und die Linken gibt es ja scheinbar noch nicht. Genau. Genau. Mit denen man koalieren könnte, theoretisch. Ja, oh, jetzt werden wir noch politisch. Garage Band hat eine Rückkopplung festgestellt. Hoffe, ja, ja, das macht bei mir alle 3 Minuten so ungefähr. Das ist, wenn du zu laut lachst oder reinhustest und so weiter, dann übersteuert es und dann sagt er, bevor dir selber jetzt die Ohren wegfliegen. Ah, ja, egal. Auf jeden Fall, genau, also wir starten ja in Ascalon und helfen dann dem mittlerweile fast verstorbenen Prinz Rurik, dann die Flüchtlinge Rory. Über die Rory, ja. über die Zittergipfel zu bringen und stranden dann sozusagen in Krüter. Und das müssen wir jetzt dazu sagen, die Char uns sowas von auf die Fresse hauen, weil wir sind ja Ascalonia. Genau, weich. Ja, weich, haben nichts Tumbe. Drauf. Ja. Und also alle anderen außer uns. Obwohl. Ja klar, wir haben es halt schon drauf. Also genau. Ich meine, mein Charakter ist ja Storyline ingame-mäßig Krüterin. Krüterianer? Krüterin. Krüterin. Rin. Habe ich noch hinten rangefügt. Also ich bin der Meinung, dass das Krüterianer sind. Wird das nicht gesagt? Ja, Krüterianer, genau. Kultana, okay. Kultana. Also so heißt es hier in der Propagandaschrift des Weißen Mantels, da steht okay, unschuldige Kultana, was dann Kultanerin wäre. Richtig, ja. Also meine ist ja Kultanerin, die Logiklücke, keine Ahnung warum auch immer, sich in Askalon rumgetrieben hat und dann dort ihre Ausbildung gemacht haben. Nein, ich lasse natürlich den ganzen einfach weg und fange quasi erst in Krüter an. Gehst direkt in die Vollen. Ich gehe direkt in die Vollen. So, und die Char, ich wiederhole es jetzt nochmal, haben also schön Askalon an auf die Fresse gehauen und zwar nicht nur Askalon. Und die Geschichte, die fehlt uns eigentlich. Also die erleben wir ja nicht mit, weil wir ja Askalonier sind eigentlich. Ja. Und die Char haben ja nicht nur Askalon angegriffen, sondern Krüter eben auch. Also sie wollen zumindest so in die Richtung. Richtig so. Und da gab es in Krüter gab es einen König, der hieß? Ich bin unvorbereitet. Weißt du es? Okay, warte. Ich weiß das. Sonst ich muss jetzt mal eben. Ich habe schon wieder vergessen. Sonst irgendwas mit J. Ja, Jadon. Genau, oder Jaden. Ja, genau. So rum war es. So, und das ist nämlich eigentlich ein super Typ, weil der von Doric. Von dem haben wir auch schon mal erzählt. Doric war der absolute Knallerkönig und der Jadon oder Jaden, der stammt von diesem Doric ab. Aber der hat halt überhaupt nicht mehr drauf. Es ist sozusagen auch ein Weichei. Der Askalonier unter den Königen. Richtig. Der hat's, also im Gegensatz zu Adel, weil der Adel hat sich ja gegen die Char gestellt. Der hat ja gesagt, hier Rurik, so geht's nicht. Wir gehen jetzt hier nicht nach Krüter, sondern wir hauen den Char jetzt hier auf das Maul. Also entweder untergehen oder gar nicht. Genau. Was dabei rauskommt, kann man dann in Alt-Askalon schön sehen. Ja. Das war dann untergehen. Genau. Naja, auf jeden Fall, wir helfen dann sozusagen, also das fängt ja schon sozusagen zu Beginn der ganzen Kampagne dann an, dass du einen krytanischen Botschafter direkt vor Askalon stehen hast, mit dem Rurik in Verhandlungen steht. Dem hilfst du ja dann auch und erledigst Zane. So, genau. Zane? Was? Zahne. Zane. Ja, genau. Ist der, ne? Ja, genau. Zane. Der hatte auch so eine geile Klamotte an. Ja, ja, so tuckig, wie sie halt rumlaufen. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, und das, der ist ja auch beim Weißen Mantel. Und der handelt ja dann, also Rurik handelt das ja dann aus, dass sozusagen die Askalonier Asyl in Krüter bekommen. Und du hilfst ihm ja dann, also sprich, Rurik, hilfst du ja dann, die Flüchtlinge aus Askalon nach Krüter zu bringen, wo du dann auf Botschafter Richtig. Braun triffst, der dich dann weiterleitet an die, ach, hau mich tot, keine Ahnung, wie sie heißt, in den Toren von Krüter, der Mission. Und im Verlauf dieser Mission kommst du ja dann sozusagen, triffst du ja dann auf diesen, wie heißt er? Hadorn? Wie heißt er? Dieser? Ach, Hablion. Hablion, genau. Justitiar Hablion. Justitiar Hablion, ja. Genau. Der dir dann sagt. Und der sagt zu dir: Wir machen erst zusammen die Untoten Platz, sonst kommst du hier gar nicht rein. Genau, du kommst hier nicht rein. Ja? Ich nicht. Und sagt: Also, wenn ihr mir helft, kommt ihr nach Löwenstein, was ja so die Hauptstadt ist. Also notgedrungen, weil wir wollen unseren Flüchtlingen ja helfen, helfen wir also Hablion, hauen die Untoten erstmal platt und kommen dann nach Krüter. Und weil wir eben dem Weißen Mantel geholfen haben, findet er das so toll, dass wir selber zum Weißen Mantel werden. Obwohl wir nie Ja gesagt haben. Wir wurden ja auch nicht so richtig gefragt, zack, die Mode waren wir Weißer Mantel. Genau. Also das ist aber auch, das muss man ja auch mal sagen, wenn man sich jetzt auch so diesen ganzen, diese ganze Story um den Krieg in Krüter und so die Hierarchie des Weißen Mantels sich anschaut, muss man ja dann auch mal sagen, dass das eigentlich die totale Ehrung ist, dass du direkt so dahingestellt wirst und kriegst gesagt, nee, du bist so ein super cooles Heldenschwein, ja. Du hast es so drauf. Du wirst hier jetzt gleich. Wenn du Schweinchenrüstung hast als Krieger, dann sieht man das auch gleich. Genau, ja. Du hast es so drauf, du bist ja auch Schweinehirte, ja. Du treibst die Schweine vor dir. Egal. Schweinequests sind die geilsten Quests überhaupt. Auf jeden Fall Wirst du dann ja dahingestellt und kriegst gesagt, hier, du bist so ein super Typ und du kriegst jetzt hier gleich mal den riesen mega Aufmarsch und du darfst hier rein und bist weißer Mantel und eigentlich müsstest du vor Glück und vor Freude zergehen und nicht sagen, wir haben nie drum gefragt, weil es ja tatsächlich so diese herausragende Ehrung ist. Ich meine, du kriegst ja dann auch dieses, das Auge des Jan Tier kriegst ja auch gleich noch anvertraut, was ja auch eine sehr große Ehre ist. Also du hast da schon richtig Eindruck geschunden und hast da so richtig, richtig dick Party gemacht. Genau. Aber man selber als Spieler, also bei mir war das so, ich habe das so gar nicht richtig wahrgenommen, weil ich war verwirrt. Ja, also das ist ja... Was wollen die denn jetzt von mir? Aber der Punkt ist, was wir, die Storyline, die dazwischen war, die haben wir ja nicht durchgespielt. Das ist ja das, was wir jetzt durch den Krieg in Kröter erfahren. Nämlich die Char haben versucht, Kröter anzugreifen. Der Jaden war ja nix. Der König hat es nicht auf Kette gekriegt. Genau. Und der weiße Mantel hat es, da muss man mal ehrlich sagen, hat es gerichtet. Und der weiße Mantel, das muss man dazu sagen, ist entstanden, weil der Sol d'Alessio, ihr erinnert euch, d'Alessio-Küste, scheiß Mission, genau von dem Typen, der Sol d'Alessio, seines Zeichens, was war alles, Dieb, Trinker? Der war, man kennt, vielleicht hat man davon gehört, so ein bisschen. Du weißt, du kennst diese, du bist nicht so religiös, genauso wenig wie ich, aber es gibt so diesen Ausspruch vom Saulus zum Paulus. Richtig. Und so dieser Saulus war halt so der Trinker, Raufbold, tralalala. Und das war auch Saul d'Alessio. Genau. Und der ist ja dann in die Wüste verbannt worden. Nee, in den Dschungel. In den Dschungel, dachte ich. Ja, genau. In den Dschungel. Und da hat er die Mursad getroffen. Genau. The Unseen Ones hat da voll den Flash gekriegt, den totalen Durchblick, ist zurückgekommen, hat sich den weißen Mantel umgehängt als Zeichen seiner Läuterung. Und hat dann gesagt, Jungs, ich weiß, wie es Business läuft. Wir machen jetzt hier mal so ein, das ist eigentlich so eine Art fast Ritterorden, kann man sagen, auf, ne? Genau. Und hat dann... Ist so eine Art Templer-Geschichte. Richtig. Und hat dann in einer sehr impressiven Schlacht, ja, hat er dann, ist er dann mit einer Handvoll seiner weißen Mäntel, gegen die Char gezogen. Das richtig. Und er hatte, das muss man noch dazu sagen, er hatte den Segen der Unseen One. Wie heißen die auf Deutsch? Der Ungesehenen? Der Unsichtbaren. Ach, der Unsichtbaren. So einfach hätte es sein können, ja. Also es ist so, man kann dieses Event, kann man im Bonus-Missionen-Pack, kann man das nachspielen. Also dann schlüpft man in die Rolle von Saul d'Alessio und kann dann diese Schlacht nachkämpfen und bekommt dann eben auch mit, dass am Ende dieser Schlacht die Mursad ihn segnen, er also ein Skill von ihnen bekommt und die mit ihm zusammen in den Kampf ziehen. Also das heißt, man kämpft dann an der Seite der Mursad gegen die Char. Richtig. So, und der Sol, der stirbt in dieser Schlacht. Also er kommt nicht wieder zurück von seinem Kampf gegen die Char, aber der weiße Mantel hat gewonnen und übernimmt sozusagen die Herrschaft in Kröter. Weil der König hat sich jetzt, ich weiß auch nicht, verpieselt, ist in Rente gegangen oder man weiß es nicht, er ist jedenfalls nicht mehr da. So, und jetzt könnte man ja sagen, das ist ja alles super, wir kommen nochmal nachher ein bisschen auf die Mossad, warum das gar nicht mal so verkehrt ist und so. Aber dann das ist ja etwas, was wir im Verlauf der Storyline erleben, als wir als Weißer Mantel denn da in deinem Lieblingsdschungel unterwegs sind, in unseren absoluten Lieblingsmissionen zum Thema krätzige Missionen. Ja, und es sind noch nicht mal die Missionen, es ist das gesamte Gebiet. Es ist das gesamte Krätzgebiet. Genau. Und da stellen wir fest, dass da so Leute geopfert werden, die sogenannten Auserwählten. Und das richtig. Ist ja auch nicht so nett, ne? Naja, gut. Also, wie, naja, gut. Es gibt ein Prinzip, ne? Zum Wohle vieler opfere ich wenige. Ja? darüber kann man... Die Menschenopfer ist schon okay, kein Thema. Nein, ich ist opfere... Klar. Also wenn ich... Das ist so diese klassische Frage, die sich dann so moralisch immer stellt. Wenn ich 100.000 Menschen retten kann, wenn ich 10 opfere, würde ich sie opfern? Ja, das ist so die klassisch-moralische Frage. Natürlich. Bitte? Ja, natürlich. Ja, genau. Hast du dir die schon mal gestellt? Ich habe die Probleme von Jack Bauer nicht. Ja, also das sind halt so Abwägungen. Aber jetzt nochmal eben kurz, darf ich nochmal was zu Jack Bauer sagen? Das ist eigentlich, ja. Bitte. Ich bitte darum. Jack Bauer. Jack Bauer. Der ist eigentlich, der hat Chuck Norris eigentlich abgelöst, oder? Nee. Auf jeden Fall. Nein. Ich finde schon. Nein. Doch. Nein. Der hat seinem fast Schwiegersohn die Hand abgehackt. Er ist doch weich. Chuck Norris hätte sie durchgeknabbert. Ach, Quatsch. Mr. Ist egal, aber ich meine ja. Also Jack Bauer hat solche Situationen ständig am Start. Wir nicht so, also jetzt ich privat nicht so. Nicht? Also ich habe das jeden Vormittag eigentlich. Ja, nee, ist klar. Ja, doch. Ja, gut. Also gut, und da sagen sich der weiße Mantel ja klar zum Wohl. Also ich gesehen, kann... Weil die Muss hat ja angeblich dieses Opfer verlangen. Warum eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob sie es tun. Also es geht ja um diesen Blutstein. Siehst du, das ist der Punkt. Und da kommen wir wieder zum Thema Religion und die Kirche als Institution. Da werden wir heute doch drüber reden, ihr Lieben. Oh Gott. Ja. Oh, ja. Wir lassen heute auch keines von diesen Klos-Themen aus hier. Oh, haben wir da dran zu schlucken, glaube ich. Unglaublich. Diese Sendung wird übel. Meinst du? Ja, Politik? Ja, moralische Desaster in Form von für viele Opfer in Form von katholische Kirche? Ja, dann haben wir noch die katholische Kirche, ja. Ja, die ist ein An denen haben zwar Desaster, nur andere schwer zu richtig. Schlucken, aber das ist wieder ein anderes Thema. Okay, da war jetzt böse. Ja, okay, Entschuldigung. Haben die das verstanden? Nein. Also ich kann den weißen Mantel ja insofern verstehen, dass sie sagen, naja gut, okay. Wir haben hier ein ganzes Volk, das uns richtig am Herzen liegt, ja. Mit väterlicher Strenge erziehen wir es. Und ja, ich höre schon den Bischof Mixer sprechen. Red weiter. Ja, so ein bisschen Euphemismus muss man ja ein bisschen anbringen können, gell, oder? Auf den Mixer-Witz wollte ich erst später kommen. Erwarten, okay. Ja, mit väterlicher Strenge auch werden mal ein sie jetzt bisschen. So... Genau. Ja. Und jetzt? Leute, nee, darüber, ich will nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, ja? Ich finde das... nicht lustig. Nein, komm, nein, nicht rechtfertigen. Für sowas muss man sich nicht rechtfertigen. Dass man sowas scheiße findet, das muss man nicht sagen. Das ist von sowas, ich bin der Meinung, man sollte von sowas einfach ausgehen, dass man sowas scheiße findet. So. Also ich kann den weißen Mantel da voll und ganz verstehen, dass sie da im Dilemma sind und dass sie dann sagen, naja gut, okay, auf dann, bevor wir unser gesamtes Volk in Gefahr bringen, was ja der Spielwelt zufolge bestimmt aus 30 oder 40 Leuten besteht, ja, und dann kommen noch die 20 Millionen Hellen dazu. Ja. Ja. Alles okay? Ja, gut. Ja. Okay. Hey, die ringt gerade mit sich selber. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ich möchte nochmal zum Thema väterlicher Strenge mit deiner Tochter reden. Ich bin ein sehr, egal. Glänzender Klingevater. Väterliche Strenge. Fräulein, mach, was ich sage sonst. Es ist geil, weil du musst noch nicht mal das sonst weiter ausführen. Es reicht so, dass sonst... Bei mir zieht das gar nicht. Ja, bei dir. Bei dir zieht eher Lernen durch Schmerz, ne? Ich muss dir nur lange genug ins Ohr jammern. Und dann, ach, ja. Nein, doch, vielleicht. Nein, nee. Egal. Okay. Ja. Also 30 NPCs müssen umkommen. Nee, willst du beschützen? Ja, genau. Richtig. Also wenn ich diese 5 Auserwählten da über die Wuppe gehen lasse, dass meine restlichen 30 überleben, ist das ein vertretbares Opfer? Und da ist der weiße Mantel nicht anders als Texaner, sagen wir auf jeden Fall. So. Ja. Ja. Und das ist richtig. Im Endeffekt muss man sich selber nur fragen, kann ich damit leben? Der weiße Mantel sagt ja. Die Spieler sagen dann nö. Ja, das sind so die. Das sind ja auch ja, das sind die, aber genau, es gibt diverse Follower des weißen Mantels, du wahrscheinlich auch auf Facebook. Die sagen bestimmt auch ja. Passt schon. Ich bin kein Follower, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin mehr so der Druide. Ich bin neutral. Ich gebe. Och, ich bin neutral. Was ja, ist das denn? Ich verkaufe Och, meine nö, Klinge an jeden, der gut zahlt. Ich kann mich nicht entscheiden. Nein, ich. Was ist das denn für eine fluffy Einstellung? Ich bin Mönch. Ich heile jeden. Weil alle Menschen, alles Leben ist wichtig. Ich habe auch die Char geheilt. Ja. Brandur Grimmflamm habe ich bestimmt. Einmal geheilt oder so. Ach, Brandtag, ja. Einmal geheilt, der Brandtag im Flammen, genau. Aber, Entschuldigung. Come on, Frosch. Mate. Mate. ja, aber das ist ja noch gar nichts, was dann im Prinzip die glänzende Klinge tut. Was macht die denn? Ja, also. Also die glänzende Klinge, lass uns mal kurz sagen. Stopp. Die glänzende Klinge ist ja, das ist ja auch etwas ganz Seltenes. Die hat sich ja formiert um die Prinzessin Selma. Ja, Selma? Ja. Selma, und ihre Selma. Lesbische Freundin, das haben wir ihr schon länger unterstellen, Evenja. Ihr wisst, die war aber mit, Evenja. Hier war aber doch mit Saidra zusammen. Ach, Saidra, die beiden. 3 Frauen schon. Ja. Ach, das ist schön. Schlamperei. Ja? Das kommt davon, wenn du wie Robin Hood, keine Ahnung, wie lange im Wald lebst. Da kann nichts Gutes bei rumkommen. Der hat von Russell Crowe gespielt. Ja, nee, komm. Also, my name is Robin of Locksley and this is my mate Marian. Ja, genau. Und wahrscheinlich auch noch genau in der Betonung, ja? Weil Russell Crowe ja. das. Wieso, was denn? Das ist der Gladiator in Sherwood Forest. Ja. Also nur ohne Sandalen. Ave Caesar, morituri et salutant. Ja, fehlt nur noch, dass er das in dem Film sagt. Könnte passen. Nein, aber. Nee, das ist ja nicht. Aber pass auf. Der weiße Mantel opfert, ja, bewusst und mit Vorsatz. Und zwar mit gutem Vorsatz, die Auserwählten. Was macht die glänzende Klinge? Ne? Inkompetenz in Person. Ja. Das kommt davon, wenn man Waldschraten die Führung überlässt. Huch, wir wollten gar nicht, dass die Spinnen die Auserwählten fressen. Ups, das tut uns aber leid. Das war irgendwie ein Missgeschick. Was ist das denn? Ja? Einmal mit Profis arbeiten. Einmal. Ah, es ist schwierig im ganzen Game aber. Ja, da kannst du. Ne? Komm hier. Das kannst du. Kommst du mit so einem Hammer? Ja, ich meine, nichts. Wenn wir schon voll in ein bisschen voll Profis reden. Du kannst den weißen Mantel kannst du für doof halten und für brutal und für hinter, keine Ahnung, fotzig. Richtig. Aber genau. die sind wenigstens kompetent und ziehen ihr Ding durch. Was du von haben ein Konzept bei. Genau, ja. Was du von der glänzenden Klinge jetzt nicht so unbedingt sagen kannst. Wir wollen den Adel, warum eigentlich? Der glänzende Klinge ist so eine Art, weiß ich auch nicht, das ist so eine Art, wir machen hier mal Aufstand, das sind aber Adlige, ja, denke ich mal, in der Hauptsache, deswegen müssen wir die unterstützen, wegen Prinzessin Selma. So, und das kann natürlich nicht funktionieren. Wenn ich vorher adlig hier mir alles habe bringen lassen, Klamotte angezogen und so weiter, dann kann ich jetzt hier nicht auf einmal einen auf paramilitärischer leuchtender Fahrt machen. Ich habe den perfekten Vergleich. Ja, was denn? So eine Walddorf-Gruppe, die hüpfen auch nicht im Wald, lernen ihren Namen, tanzen und kriegen nichts auf die Reihe. Das ist original. Na ja, gut. Das sind die Waldorf-Schüler unter den Adligen. Na, ein muss ein bisschen mehr Mitleid haben, das sind voll die Adligen und die müssen auf einmal voll im Wald leben, ohne Diener. Was ist das denn? Das ist voll scheiße. Ach, komm. Ja, da zahlst du jede Menge Steuern für, damit du dir so einen Zoo halten kannst. Nee, das ist nicht gut. Nee, ist doch richtig. Die machen ja wenigstens, guck dir das an. Ich meine, hey, was ist mit diesem Prinz William? Der macht gar nichts. Ich meine, mit Charles, da war ja wenigstens noch was los. Da hast du noch was gekriegt für dein Geld. Ja, na komm. Also Willi hat auch schon ganz schön reingehauen. Also, wir haben ja... Das ist sein Bruder, der Henry. Der zieht auch wirklich seine Nazi-Uniform an. Das macht doch mal was her. War das der Henry? Das war doch William. Nee, nicht? Der Henry. Siehst du mal, wie ich informiert bin? Ja, aber das würde mir doch gar nicht einfallen, nicht. Da keine bei Ahnung. Bei uns, wir haben überhaupt nichts. Ich meine, unser Bundespräsident, was macht der denn? Der hält mal langweilige Reden. Ja, super. Ja, du, wir sind ja auch keine konstitutionelle Monarchie. Nein, aber unser Bundespräsident ist eigentlich der Partytyp von uns, den wir dafür bezahlen. Das ist unser Alleinunterhalter, der auf der Party mein Keyboard spielen muss. Super. Ja. Da war Helmut Schmidt natürlich jetzt, großartig. Der hat die Lungenorgel gespielt. Aber der war ja Kanzler. Ja, aber der wäre auch ein super Bundespräsident gewesen. So vom Partyfaktor her. Ja, das stimmt. Ja. Cool. Naja, komm, also egal. Schön politische Sendung, die wir heute auch haben. Ja, großartig, ja. Großartig. Ganz großartig. Ich meine, wenn sich schon Bundestagspräsidenten, die ja wiederum was anderes sind, auf der Straße irgendwie wegtragen lassen von Polizisten und damit unser Geld kosten. Ja, da passiert mal wenigstens was. Weil sie gegen Nazis sind, was wiederum eine gute Sache ist. Ja. Ja, doch. Ja, ich wollte damit nicht. Wollen wir das vertiefen? Können wir machen. Wie gegen Nazis sind? Nö, das brauchen wir nicht zu vertiefen, das ist klar. Also ich finde, das Schlimmste, was du machen kannst, ist Nazis zu überhaupt zu to acknowledge. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Bist du jetzt total auf dem Englisch? Irgendwie, ja. Die überhaupt anzuerkennen. Ja, also man kann sie reden lassen, lass sie reden. Lass sie so viel reden, wie sie wollen, aber du darfst sie einfach nicht ernst nehmen, weil die wollen Medienaufmerksamkeit und so, wenn sie sie nicht kriegen, gehen sie vielleicht irgendwann nach Hause und treffen, dass wir es nicht versuchen müssen. Nach Hause haben sie zu Hause. Ja, zu sich nach Hause und finden das so traurig, weinen sich die Augen aus, lassen sich die Haare wachsen und werden dann links. Egal. Ja, dann haben wir die Linken, das ist aber wenigstens lustig. Immerhin. Immerhin. Immerhin. Also die glänzende Klinge, wie gesagt, unterstützt Prinzessin Selma. Die hat den ganzen Kram angeteilt. Das ist übrigens die Tochter von dem Loser-König da. Ja. Und die hat's voll drauf. Sagt sie oder wer? Sagen wir dann ja auch, weil wir sagen dann ja als Helden so, ach nö, hier mit diesem ganzen Blut und ach, mit diesem Opfern und Menschenopfern, das finden wir ja auch pfui. Dann sind wir ja doch mal für glänzende Klinge. Ja. So, und die glänzende Klinge flöht ja jetzt, also bis dahin sage ich mal, okay, das mit dem Menschenopfer und so war ja noch alles okay, aber jetzt ist ja was in-game passiert, der weiße Mantel flippt ja jetzt so ein bisschen aus. Du hast es eben schon gesagt, die werden so 1984-mäßig. Du kannst dich nicht mehr frei bewegen, du brauchst irgendwie... Da gibt es ganz tolle, warte mal, ganz tolle Aussagen oder ganz tolle Regeln, die ich großartig finde. Ja. Genau. Niemand darf sich ohne Erlaubnis für nächtliche Tätigkeiten in Kriegszeiten nach Einbruch der Dunkelheit außerhalb seines Hauses aufhalten lassen. Besagte Erlaubnisse. Das sagt man den Nekromanten. Ja. Besagte Erlaubnisse. Ja, was auch ein tolles Wort ist, finde ich. Erlaubnisse. Gibt's das? Keine Ahnung. Besagte Erlaubnisse sind bei den loyalen Provinzgouverneuren zu beantragen. Großartig. Ja. Ja? Also das Beantragen und so kenne ich ja. Ja. Zweitens, Reisen über Provinzgrenzen hinaus sind denjenigen vorbehalten, die im Besitz einer Reiseerlaubnis für Kriegszeiten sind. Besagte Erlaubnisse sind ebenfalls bei den loyalen Provinzgouverneuren zu beantragen. Und drittens, womit sie uns natürlich voll in den Karren fahren, Versammlungen sind auf Gruppen von höchstens 6 Personen beschränkt. Ja? Liebe, wir machen Titanenquest nur mal zum Schluss und fangen ganz hinten an und kämpfen uns dann so nach vorne, damit wir dann zu 6 oder zu 8 hinkommen. Ist nicht. Darfst du nicht durch Kryta reisen? Das macht man ja auch nicht. Eben. Nur jetzt haben wir es auch schwarz auf weiß. Ja, jetzt haben wir es so schwarz. Find ich gut. Und jetzt, da muss ich ja ehrlich sagen, das geht mir als Held schon total gegen den Strich, wenn mir irgendjemand solche Vorschriften machen will. Ich meine, ich bin jetzt hier der Top-Held. Ich habe so einen Gott fertig gemacht. Ich habe Kommi ertragen. Alleine das zeichnet mich schon als absoluten Helden aus, ja. Ich habe den Shiro fertig gemacht. Ich habe den Litchi platt gemacht. Und jetzt Kann ich nicht durch Kröter reisen ohne eine Reiseerlaubnis? Also bitte. Obwohl, ja, nach der Geschichte, die wir uns in Kröter abgeleistet haben, sind wir da überhaupt keine Helden für den weißen Mantel, sondern Verräterschweine. Siehst du? Also von daher ist so es richtig. Egal. Ich muss mal Licht anmachen. Mach mal Licht an. Aber von daher, ist es doch, von daher ist es doch im Prinzip egal, was du dann im Nachhinein machst oder nicht machst, weil wenn du sowieso ein Verräterschwein bist und hingerichtet gehörst, dann kann es dir doch egal sein, ob du dann zu 6 oder zu 12 durch die Gegend ziehst. Ist ja mal vollkommen wurscht. Zu 12 ja eh nur in der Tiefe, ne? Ja. Oder im August. Ja, aber rein vom Prinzip her. Es ist ja vollkommen wurscht. Ja. Ja. Da ist ja dann auch wieder die grundsätzliche Frage, muss ich mich als Held an Regeln halten? Nö. Ich mache die Regeln. Ja, wohl nicht. Ja? Was denn? Nein. Ja, nur weil ich da die ganze Zeit nicht da war, mein Gott. Ja gut, aber ich meine, die Jungs haben es jetzt echt drauf, da sind jetzt die sogenannten Peacemaker, Friedens... Schaffer? Wächter? Wie heißen die? Genau. Deutsch, Friedens, Peacekeeper, keine Ahnung. Friedensschaffer. Unterwegs, die dir gleich aufs Maul hauen. Und dann dieses schöne Konzept der Inquisition haben sie ja auch übernommen von der katholischen Kirche, das ja schon seit Jahrhunderten bewährt ist. Ja. Ja. Vasco da Gama. Die diverse Inquisitoren gehen jetzt durch Land und durch das Land und befragen die Leute, ob sie denn für den weißen Mantel sind oder nicht. Wenn nicht, dann. Ja gut, aber das haben sie ja vorher auch schon gemacht. Also das ist ja, wenn du die Thermalquellenmorde untersuchst, ja, wo du ja dann zu dem nicht weißen Mantel, also du hast ja da diesen lokalen Sheriff irgendwas, der dich da beauftragt, der dir die Quest gibt. Und wenn du dann zurückkommst, das Ganze befragt hast, steht ja auch ein weißer Mantel dann da. Und der wurde dann ja sozusagen seines Amtes enthoben. Also da waren ja schon so die prinzipiellen Absichten des Mantels waren ja schon absehbar. Die Frage ist jetzt halt tatsächlich, ist das so verkehrt oder nicht? Es ist halt so eine recht stark demagogisch veranlagte Vereinigung, die halt sagt, ja, wir haben Recht und sonst keiner. Also katholische Kirche mäßig. Ja, klar auch. Also es ist ja... Also da gibt es mehrere Vereinigungen, die das von sich behaupten. Ja, richtig. Also es ist ja dieser demagogische Gedanke, wir und sonst keiner, steht ja da im Vordergrund und... Es ist halt so der klassische ein böses Regime und wir müssen uns zerschlagen. Das ist ja so das Klischee, mit dem ja auch die glänzende Klinge dann spielt, indem sie gegen den weißen Mantel vorgehen wollen. Und es ist ja ganz hübsch zu sehen, wenn du auf der Startseite zu diesem Krieg in Kröter gehst, wo du dir dann die Seite auch aussuchen kannst. Ja, ist auf guildwars.com/war-in-kröter/de/. Und da kannst du, wenn du dann eben die Maus über die verschiedenen Flaggen gehst, hast du halt beim weißen Mantel gehorchen und du hast bei der glänzenden Klinge zerlegen. Ja? Und da wird ja schon mal so... Da wird ja schon obey mal und dismantle. Genau. Und da wird ja schon mal von vornherein klar, dass das mit der glänzenden Klinge eine dumme Idee ist. Ja? Da gab es früher und gibt es heute noch diesen wunderbaren Spruch, ja? Fighting for peace is like fucking for virginity. Es ist keine gute Idee. Ja? Ja. Aber trotzdem machen alle mit. Die Ebon Vorhut ist am Start. Ja. Die Asura sind rübergekommen. Richtig. Und sagen, weil sie klingen super, das läuft. Genau. Und also viele der Helden sagen das ja auch. Es gibt ja nur wenig weiße Mäntel. Es gab eine Gilde, die hatte auch den weißen Mantelumhang. Die, glaube ich, haben sich auch so genannt. Die gibt es aber schon ewig. Also vor dieser ganzen War in Kryta-Geschichte gab es die schon. Und die fand ich eigentlich mal relativ cool. So, und jetzt können wir eigentlich mal drauf kommen, was ist eigentlich mit den Unsichtbaren, mit den Mursaat? Richtig. Warum sind die vielleicht doch Knorke? Also, möchtest du da jetzt meine Expertise dazu hören? Ja. Ja, hatten, warum sind denn die Mozart wohl Knorke? Wir hatten das ja schon mal so, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Also, es ist ja so, gechattet haben wir, ihr Lieben. Dass der, voll gechattet. Genau. Dass der weiße Mantel ja so der designierte Bösewicht ist und sagt, kriegt einfach gesagt, na gut, ihr seid doof, ihr seid böse, euch mag keiner und euch hau mal platt. Da hat dann die feste Donnerkopf nicht unbedingt auch wenig dafür getan, dass der weiße Mantel und die Mozart so unbeliebt waren. Die Mozart wurden ja im Spielverlauf erstmal so als das große böse Unheil, die sehr mächtig waren, dargestellt und eben keine Möglichkeit unversucht gelassen haben, uns zu killen und auseinanderzunehmen, wie es nur ging. So. Ja, Spektralqual ganz widerlich. Richtig. Besonders, wenn du nicht imprägniert warst. Ich muss immer lachen, also jedes Mal, ehrlich gesagt, Leute, dieses mit diesem Imprägnieren, das hat mich ja so nachhaltig verfolgt, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie meine Schuhe mit Wildlederspray imprägniere, musste ich gleich sofort an die Mozart denken und an die entsprechende Mission, wo ich mich imprägnieren kann und wie scheiße das ist, wenn, oder damals war ganz zum Anfang, wenn du mit einer nicht imprägnierten Rüstung losgezogen bist. Genau, wobei das ja nicht nur in einer Mission geht, sondern in mehreren. Also in jeder Mission, wo eine Seherin ist, plus nochmal, wenn du bei den Mineralquellen durchläufst. Da steht auch nochmal die Seherin, da kannst du auch eine, kannst du auch nochmal imprägnieren lassen. Also auch außerhalb einer Mission. Ja. So, aber warum haben uns die Mozart jetzt eigentlich angegriffen? So, wir haben ja dem lieben Kollegen, wie hieß er? Prinzregent Dummhut Schiff beschwören, irgendwas mit K. Was? Der Du meinst den Visier? Genau, Visier Kilbron, doch mit K, sag ich doch. Genau, wir haben ja Visier Kilbron geholfen und wie wir dann im späteren Verlauf festgestellt haben, ist der liebe Visier eigentlich der böse Lich. So. Litschi. So, was hat Litschi gemacht? Unser abgebrochener Theologiestudent, ich möchte nochmal darauf hinweisen. Genau. Was hat Litschi jetzt gemacht? Er hat die Titanen befreit. Ja. So. Warum hat er unsere Hilfe gebraucht? Weil. Nee, warum wollte der Litschi denn die Titanen befreien? Warum hat er das dann eigentlich gemacht? Die Titanen hat er deswegen befreit, weil er einfach gesagt hat, okay, die Titanen, die sind so mächtig und die wurden weggesperrt von unsichtbaren Göttern. Hint. Und bewacht. Ja? Hint. Ja. Bewacht, ja. Mhm. Genau. Mhm. Dazu sage ich gleich nochmal. Irgendwie müssen wir diese Wächter ausschalten, sodass ich an die Titanen komme, damit die für mich Kryta, Tyria und einfach alles platt machen können. Richtig. So. Wen hat er dafür gefunden? So ein paar Dumme. Nämlich uns. So. Und die Mozart, die ja eigentlich gar nicht so dumm waren, haben gesagt, na gut, okay, der hat irgendwas vor, der will die Titanen befreien und deswegen müssen wir die angreifen. Deswegen sind die Feinde des weißen Mantels und der weiße Mantel und auch die Mozart sind gegen uns gegangen. Also rein prinzipiell, wenn wir nicht uns gegen den weißen Mantel gestellt hätten, ja, wäre die glänzende Klinge niemals dazu gekommen, die Mozart anzugreifen. Visier Kilbron, der ja der Verbündete der glänzenden Klinge ist, hint, ja? Ja, ja. Niemals hätten die dann diesen Plan schmieden können, sodass die Titanen weiter hätten schlummern können und alles toll gewesen wäre. Aber nein. Wir Idioten haben es natürlich nicht, haben nicht den Weitblick. Und deswegen sind die Mozart eigentlich voll die coolen Typen, weil die ja nicht nur geholfen haben, die Char in die Flucht zu schlagen, Feinde, sondern auch die Titanen wegzusperren und zu bewachen. Und wenn du jetzt bei dem Wort bewachen so in schallendes Gelächter ausbrichst, wie war das denn mit Abaddon? Bewachen, hu hu hu. Oder auch Shiro, hu hu hu. Wir haben ihn bewacht. Warum rennt er dann draußen rum? Hä? Ja, gut. Also so mit Bewachen haben die es alle nicht so. Ja, sie haben ihr Möglichstes das getan. Und, ja, muss man ja auch mal sagen, die sind nicht so wie diese komischen Schirowächter, die dann gemeint haben, ach nö, da müssen das die Helden für uns machen. Nee, die Mozart und der Weiße Mantel haben versucht, aktiv ins Geschehen einzugreifen. Ja. Da muss ich mal dazu sagen, das waren noch Zeiten, als das ist sowieso in Prophecy so, dass die NPCs aktiv versuchen, ihre Sachen klarzukriegen, während alle Teile danach die NPCs überhaupt nichts mehr machen. Ja, mach mal, komm auf. Und es fängt schon in Factions an, wie du richtigerweise sagst, diese Wächter, Helden, Typen, Gesandten, was das ist. Ach ja, wir nehmen euch mal in Geiselhaft, ne? Und dafür macht ihr mal unsere Fehler klar. Was ist das denn? Habe ich mich schon immer gefragt. Wisst ihr, habe ich mich immer drüber aufgeregt. Erstmal, wir nehmen mal euer Leben und dafür könnt ihr mal unsere Scheiße wegmachen. Super. Und dann, Elona, da möchte ich jetzt nicht nochmal drüber reden. Komm hier. Ja? Ja. Aber du willst eigentlich sagen, viel föhnen, unsere Probleme... wenig machen. Also du willst eigentlich sagen, unsere Probleme mit den Mursot und mit den Titanen und mit dem Litschi... Haben wir selber verursacht. So wir sind schuld, dass diese ganze Kacke überhaupt am Kochen ist. Wir sind schuld, ja. Die Scheiße ist in den Ventilator geflogen und wir wundern uns, dass wir gesprenkelt sind. So, das ist... Nee. Ja, da müssen wir uns nicht, da müssen wir nicht rumweinen, da müssen wir uns nicht drüber aufregen. Ja? Und dann verstehe ich dann die Leute nicht, die sagen, oh, Glänze Kling ist voll super. Nee, eben nicht. Die haben dem Verräter geholfen, dem Maximalverräter, dem Endgegnerverräter. Den Litschi? Ja. Ich habe dir schon mal gesagt, den Litschi, den musst du einfach verstehen. Der hat eine Ehefrau, obwohl er schwul ist, und die macht ihn fertig. Ja, und, mein Gott, und dann lässt er sich von drei Lesben helfen. Das ist auch nicht besser. Das ist doch seine weiche Seite. Seine homophobe Seite, das haben wir schon mal durchgesprochen. Seine Homo-Seite, die er mit dem Visier Kilborn auslebt. Und natürlich hilft er seinen Schwestern im Geiste. Ja. Ich finde das alles sehr logisch. Aber also die Erklärung, ich muss jetzt mal wirklich sagen, seit wir jetzt Litschi mal untersucht haben, macht alles Sinn. Ja, es ist alles Sinn. Es macht einfach alles Sinn. Es ist total alles, klar. Alles. So. Und ich muss natürlich der glänzenden Klinge folgen, Ingame-Storyline-mäßig, weil meine Familie, wisst ihr ja, selber adlig ist. Ist ja wohl logisch, dass die Morin de Morat adelsmäßig da auf deren Seite steht. Ja, aber... Außerdem kann die das nicht haben, meine Mesmerin, wenn man ihr versucht, Vorschriften zu machen. Ja, du, aber das ist doch eine... Also dann ist sie aber nicht integer. Wie bitte? Ja. Oh, das ist aber nur eine Verschämtheit. Ja, nee, es ist doch so. Also wenn du schon erkennst, dass du einen Fehler gemacht hast. Das Beste für das Land. Also ich habe jetzt geschrieben, die Geschichte, sie ist jetzt ja wieder zurück in Krüter, will jetzt quasi auf ihr alten Teil, die hat ja nun auch schon einiges hinter sich, ne? Ja. Und jetzt hat sie ja den großen Zerstörer auch noch geplättet. Und jetzt hat sie sich gesagt, gut, nun ist alles durch, jetzt kann ich mal aufs alte Teil und will im Prinzip mit ihrem Bruder zusammen dieses zerstörte Haus oder Heim ihrer Eltern wieder aufbauen. Das war ihr ein bisschen da in Löwenstein in der Nähe ist. Genau. Und dann geht die Dame einfach über den Markt und auf einmal wird sie da von irgendwelchen weißen Mänteln da, von wegen hier Reiseerlaubnis und so. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Nein, sie möchte gerne, dass Krüter wieder gut geht. Ja, Friede. Aber wird es Krüter nicht gut gehen oder geht es ihm nicht gut? Ja? Ein bisschen Frieden. Ja, genau. Irgendwelche Baumkuschler, ja, die da irgendwie dick den Chef machen wollen. Wir haben aber eine Prinzessin. Ja, aber wir haben Waffen. Ja? So einfach ist die Argumentationskette. Ja? Also wir haben jetzt eine Prinzessin und Waffen und wir sehen besser aus. Ach, also... Ich meine, okay, obwohl, aber wir müssen noch mal was zum Thema Aussehen und weißer Mantel sagen. Was ist da los? Also, okay. Warum muss man sich... Ja. Ich weiß, was du sagen willst. Erzähl mir. Nein, du hast vollkommen recht. Erzähl mir, warum man sich Uniform anziehen müssen, wo Löcher in den Brüsten drin sind, damit man auf die Brust gucken kann. Warum nein, muss man tun sie doch, nicht, tun sie Thrombose, nicht alle. Halterlose Strümpfe anziehen. Das sind nur die geistigen Führer. Gut, dass da einiges schiefgelaufen ist. Nein, dir doch mal. Nur Airquotes, die geistigen Führer. Nein, guck dir ich bin einfacher Knicker, ich verstehe das hier nicht. Genau. Tierma, komm mal klar hier. So. Nee, guck dir mal die ganzen Rüstungen an von den Kollegen Kämpfern, ja? Also das sind ja mal voll die Kampfschweine, ja? Die sind dick gepanzert und haben es mal voll drauf. Nee, was du meinst, ja? Einmal Unbeholfenheit und die haben so mehr drauf. Stimme dir da voll und ganz pflichtig dir dabei, dass diese Priester, ich nenne es mal vorsichtig Kleidung, ja? Dass die einfach nur... Da brauchen wir eigentlich auch einfach gar nicht drüber reden. Ja? Aber doch, da muss man drüber reden. Man muss es thematisieren. Weil es ist so wie die 70er, es muss irgendwie wehtun, weißt du? Du möchtest jetzt so analogen, da komme ich ins Husten, du möchtest analogen zu den 70ern haben. Das heißt, sie verbrennen nicht ihre BHs, sondern ihre Halterlosen. So als Weiterführung. Weiß ich nicht. Also sie machen sie zumindest. Also nein, ich wollte damit sagen, also es ist wie in den 70ern auch. In den 70ern haben ja die Männer irgendwie ihr Hemd aufgeknöpft bis zum Bauchnabel und dann ihr Brusthaar rausgekämmt. Und wenn sie keins hatten, hatten sie keins. Und die weißen Mantelpriester, die machen sich halt, die haben halt nichts zum Knöpfen, sondern die machen sich halt da so ein Loch rein. Die zeigen halt die Nippel. Ja. Ja. So, und in den 70ern hat man ja auch diese hautengen Hosen angehabt, auch als Mann, ne? Hauteng. Da haben sie sich alles damals, glaube ich, abgeschnürt. Egal. Gekniffen. Wie auch immer. Ja, wie auch immer. Muss echt wehgetan haben. Und Jungs hat das wehgetan, egal. Und die haben das gar nicht erst abgekniffen. Die haben das gleich so gemacht, dass sie das abgeschnitten haben. Und dann haben sie ihr halterlosen Strumpf und so, den kannst du dann sehen, damit du noch so ein Stück, sag ich mal, Oberschenkel hast. Also so als Sexsymbol oder was? Ich weiß nicht. Du meinst die... Ich meine, das ist ja dein Verein. Du musst mir sagen, du bist ja Zölibat. Dein Verein. Also jetzt... Oder ist das nicht dein... Also ja, oder gibt es ja Zölibat oder sind das vielleicht sind das eure Sexsymbole? Nö. Die Geistlichen. Nö. Und ich weiß davon nichts. Kann ja sein. Was du sagst, Beichtvater Dorian. Oh, und dann so ein bisschen fetischmäßig. Beichtvater Dorian ist ja nicht so sexsymbolmäßig, der ist ja relativ breit. Aber der Inquisitor Bauer, der hat ja noch so eine geile Fetischmaske auf. Ja, du, dazu kann ich nur sagen, ja, die gehen mit ihrer Sexualität offen um. Die haben kein Zölibat, ja. Deswegen passiert auch nichts wie in der katholischen Kirche, um da jetzt nochmal den Bogen zu schlagen. Ja. Die sind einfach locker drauf und sagen, ja, nee, ist alles gut, wir machen hier mal so die Wochenendorgie und alles ist prima. Deswegen von wem und wie ist ja auch egal. Verboten. Bitte was? Nochmal, entschuldige, das habe ich immer. Deswegen haben sie den Kindern ja jetzt auch das Spiel verboten. Ja. Genau. Ja. Pech gehabt. Da muss man halt durch. Oder auch nicht. Muss man halt durch. Ja. Ist es nur. Gut, also ich sag mal, die sind open-minded in alle Richtungen. Genau. Ja? Was haben sie denn gegen Litschi, verstehe ich jetzt nicht. Die haben ja nichts gegen Litschi als solches. Die haben nur deswegen was gegen ihn, weil der ja die Titanen befreien will. Die ja offensichtlich und nachweisbar eine große Gefahr darstellen. Nicht nur für Kryter, sondern für ganz Tyria. Was ja schon wieder ein wesentlich größeres Ziel ist. Da stellt sich dann wieder die Frage, ne? 10, 100.000. Beziehungsweise auf ganz Tyria vielleicht, naja, lass es 63 sein. Ja? 64. wie dem auch sei. Nein, aber das ist halt so der Punkt, ja? Ja. Also ich kann das alles voll und ganz nachvollziehen. Ich kann den Standpunkt nachvollziehen, ja, dass sie dann halt mal so, ne, Macht korrumpiert, dass sie so ein bisschen am Rad drehen und sagen, oh, jetzt sind wir Chef, jetzt können wir mal. Ne? Da muss halt auch mal der Rüffel kommen, das ist ja auch in Ordnung. Aber ja, deswegen. Ja, aber kriegen sie jetzt mal von der glänzenden Klinge eins auf die Füße. Ja, nee, aber so geht's nett. Nee, aber noch nicht vom Waldorfschülern. Also bitte. Ja, doch. Nee. Aber das sind überhaupt keine Waldorfschüler hier. Die Selma, das ist eine super tolle Prinzessin, die hat es voll drauf. Ich meine, guck dir die Prinzessinnen von heute an, die haben es auch alle voll drauf. Ja. Dazu sage ich jetzt einfach mal das nichts. Das ist Frauenpower, das ist Alice Schwarzer auf Kütisch. Ja, oh Gott. Mal ganz davon abgesehen, dass ich froh bin, dass Alice Schwarzer diese Sendung hier nicht hört. Aber nee! Ja, die ist auch eklig. Ja, also. Ach, Entschuldigung, ja, die hat ja viel für die Emanzipation der Frau getan, alles gut. Aber nein. Wir dürfen hier flamen ohne Ende. Ja? Ja. Also unser Podcast, das stimmt, das ist ja auch unseres. Ja, also ich sag mal. Flame War in Krüter. So. Ja. Wollen wir jetzt auch schon mal spoilern, wie es ausgehen wird, weil das weiß man ja bereits. Spoiler. Mach doch. Also wir werden ja irgendwann Guild Wars 2 spielen. Oh, da freue ich mich schon so drauf. Ja. Ich habe jetzt also nochmal hier Marcin de Morat, der muss auf die Welt kommen. Das wird so ein geiler Typ. So ein Saul d'Alessio. Ja. Das Geile ist, dass ich sie jetzt voll am Wickel habe, weil es nämlich genauso stimmt. Entschuldige? Gut. Ja, diese Storys gibt es ja wieder. Das hast du ja schon selber gesagt. Saulus zum Paulus und so weiter. Und so weiter. Ja. Aber der wird nicht religiös. Er hat ja, wie gesagt, den Char als seinen Saufkumpan. Ich habe jetzt gerade noch mal so eine kleine Story geschrieben, da gehen er und Vilandra, die gehen auf so einen Ball und er ist das erste Mal etwas nett und wirkt etwas selbstlos. Und das kann sie gar nicht fassen, weil er ja sonst immer so ein Arsch ist. Und deswegen glaubt sie es nicht. Tja, so kann es gehen. Und also ich hab, ja, und sie hat, er hat mit ihr getanzt, ja, und sie hätte eigentlich, wenn sie mal ein bisschen aufgepasst hätte, aber hat sie ja nicht, seine Cousine jetzt. Ne? Ja. Hätte sie ja gemerkt, dass jemand, der so ein Lasterleben führt wie er, der müsste ja eigentlich ganz weich sein, im Sinne von Wappelbauch und so, ja, keine Muskeln. Ja. Aber der hat natürlich super Muskeln. Er ist eigentlich Leute, super drauf. Machen wir uns nichts vor. Ja, ja klar, da hat sie ja drauf. Ja. Lass uns mal kurz Stopp drücken, weil ich muss mal gerade Türchen weiter. Mhm. Ich habe nämlich gerade was gehört. Reh. Bambi. So, ja, Entschuldigung, ich, ja. Muss mal weg. So, wir waren nicht beim Thema gewesen, was passiert jetzt? Spoilermäßig. Also hier jetzt kommt genau, Spoiler. Genau, das Spoilern, ja. So, ihr Lieben. Also für alle, die keinen Spoiler hören wollen, bis irgendwann. Ja, tschüss auch. Genau. Könnt dann vorspulen. Genau. Na? So, ihr Lieben, ja, was passiert dann? Also 250 Jahre später ist die Monarchie wieder fest etabliert in Krüter. Es gibt eine Königin, deren Namen ich gerade vergessen habe. Und die glänzende Klinge ist nur noch die Ehrengarde der Königin. Und der weiße Mantel ist so, ja, auch so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit abgesunken. Das Schicksal aller großen Männer und Frauen. Nee, ist klar. Ja, doch. Ja. Naja. Ja. Wir, na komm, also pass auf. Du wirst in Guild Wars 2 anhand der Halle der Monumente irgendwie der Nachfahre werden können. So. Ja, ja. So, wo kommst du denn dann her? Aus der Bedeutungslosigkeit. Ja. Ja, der große Held von Haumichblau, Tyria, Elona, Kanta und den Zittergipfeln. Ja, der alles platt gemacht hat und ganz toll war und überhaupt sowieso und 200 Jahre lang keine Sau mehr hat sich dafür interessiert. Ja, ja, also. Deswegen sage ich ja, also meine Familie wird ja auch völlig in dem Sinne total degeneriert sein. Ja, das ist ja also, das große... ist auch richtig, so wird ja alles, der ganze Machtverlust, Elona ist ja eh platt, dank dem Joko hatten wir ja schon mal und die Demorats, ja. Und da kommt der jetzt der Marsten. Der Marsten, der mit den Char säuft. Ja, genau. Aber, ne, da kommen wir wieder genau zu dem Punkt, den ich eben gerade gesagt habe. Ja. Das ist das Schicksal aller großen Männer und Frauen. In die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Super. Ja. Das war ein super geiles Schlusswort. Ihr Lieben, ihr wisst jetzt Bescheid, was da in Krüter abläuft. Ja. Und gut, das wenn mit dieser Machtkorrumpierung da ist jetzt nicht so ganz knorkelmäßig gelaufen bei dem Weißen Mantel, aber ansonsten Mozart eigentlich toppi, ne? Muss man sagen. Ja, also wie gesagt, ich kann das alles nachvollziehen und ich wäre nicht so weit, ihm blind zu folgen, das nicht. Ach nicht. Aber nochmal, ja, von baumkuschlerischen Waldorfschülern, ja, die ihren Namen tanzend durch Sumpflandschaften ziehen. Nein, danke. Ich stehe auf Adel und da bin ich für und deswegen natürlich, selbstverständlich, nur mit Style und Adel geht's nach vorne. Was ist das? Das ist nicht Bionade. Nein, das ist nicht Bionade. Das ist Alkohol. Ein, nein. Hat er das mir ist passend zum Spiel, ja, ein DirectX-Getränk. Ja, DirectX 1. DirectX 1.0. Nein, das ist ein Energy Drink. Energy Drink, also jetzt ist aber Sendung zu Ende, brauchst du gar keine Energy mehr. Ach ja, aber ich muss ja noch schneiden und alles. Oh. Hm. Ja. Und ich muss mein Setting noch zum Laufen kriegen. Und wenn das nachher läuft, ja? Was ist denn dann? Kommst du denn hierher und dann was? Und dann, bist du 400 Kilometer gefahren und dann was? Ja, Schätzchen. Dann überlege ich mir noch was. Keine Ahnung. Super, ich habe jetzt voll Schiss da. Ja. Ja, dann überleg dir mal was. Ja, keine Ahnung. So. Ihr lieben Hasen, jetzt haben wir nicht das Thema gemacht, was ihr euch gewünscht habt. Welches Thema hatten sich denn die Hasen gewünscht? Die Hasen hatten sich irgend so ein Thema gewünscht, wo ich gedacht habe, was soll das denn? Diese Sprachkiste. Warte mal. Richtig. Was war das denn? Mein Keyboard geht nicht. Guck mal nach, wie das hieß. Bitte. Ja? Bitte. Bitte heißt das. Was war denn das? Ja, guck mal, du hast eh die bessere Leitung. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Du hast ja immer noch dein Plagiat-Internet da. Genau, habe ich immer noch. Hast du immer noch. Habe ich erwähnt, dass wir umziehen eigentlich? Ja, weiß ich. Eigentlich dachte ich, wird schon, weil Mai war ja, ne, hattest du gesagt. Ende Mai. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen verschoben, aber okay. Ja, ist alles wunderbar. Läuft, ne? Sagst du. Genau. Ist noch nicht. Ich muss noch Geld verdienen. Geld verdienen, ja. Machst genau. Du das so gut? Ja, mach ich. Nur ich gebe es halt auch wieder aus. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Gestern war ich in der Stadt und da sagte mein Mann noch, gib nicht so viel Geld aus. Und ich habe nur eine Handtasche gekauft. Ups. Mhm. Ja, okay. Upsi. Dann musst du nichts weiter sagen. Ich muss gar nichts wissen. Der Kikuta lese ich gerade, der ist ja verkappter Cormier-Fanboy. Ja. Er sagt, sie hat es nicht leicht. Sie hat einige Charakterdefizite, aber sie hat es nicht leicht. Das ist so ähnlich wie mit dir und dem weißen Mantel. Nö, überhaupt nicht. Nö. Nee, ist klar. Oh. Ich sage, ich verstehe ihn. Ich sage, ich kann ihn nachvollziehen. Ah, und ich sage auch eventuell die hätte ich genauso hier vom so was, vom ja, Map Trixora, okay, whatever. Was? Leute, wenn ihr euch so beknackte, Entschuldigung, wenn ihr euch solche wundervollen Online-Namen zulegt, die ich nicht aussprechen kann, dann müsst ihr euch nicht wundern. Also, er hatte einen Vorschlag, nämlich Sprache, wie schreibt ihr so eure Haltung gegenüber Smileys etc.? Ist ganz einfach. Ja. Smileys sind tolerabel, bis auf diese Hasenohren. Hasenohren? Dieses, ne? Warte mal, ich der kann hat übrigens dann aber ganz geilen Feedback gegeben. Malte. Malte? Malte heißt er. Malte. Der war eher Malte, unterwegs. Der Malte. Aber bitte nee, jetzt nicht, jetzt sei doch nicht so gemein. Wir können nein, nicht so viel, dass er okay. Malte heißt. Muss man mal mit ja, seiner Mutter oder mit auch. Seinem Vater ein ernstes nein, Wort Malte, nein, Malte finde ich auch tolerabel. Ein Kindergartenfreund meiner Tochter heißt Malte. Ah, Malte. Ja. Malte hatte ich auch mal früher einen Freund. War das ein Freund oder war das einer von den anderen, die wir mal aufs Maul gehauen haben? Das weiß ich nicht mehr. Egal. Das ist auch egal, rein prinzipiell. Nee, ja, Smiley ja, hier, ist ja aber das muss ich jetzt mal sagen. Also, wir sind echt schlecht. Der hat richtig geilen Feedback gegeben. Ja, so, der hat erst zum Abschalten gepulst, nachdem wir mit dem Tower Talk aufgehört hat. Ja. Auch schön. Schon spät, aber nicht schlecht. Kann man machen? Muss man nicht. Ja, da hat er die Zeit, die wir oh, nicht senden. Oh, der hat sich gleich bei mir eingeschleimt, aber total süß. Ja. Hm. Er ist dauerarm. Wäre das nicht der Fall, beziehungsweise würde ich auch so nette Menschen wie Ellie kennenlernen, das Hust streichen wir jetzt mal, weil es würde auf Ironie hinweisen, wäre ich wohl der erste Gott unter Faschinisten. Ja. Und er spielt fast ausschließlich männliche Charaktere. Mhm. Das gleich war schon mal voll eingeschleimt bei mir. Ja, du, was denn? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Dass alle sowieso sich immer generell nur bei dir einschmeicheln? Nur bei dir doch auch, von wegen Flachwitze und so. Ja, ne, komm, also, Flachwitze, ja, das ist mal der ein oder andere, der sagt, oh, Flachwitze sind toll. Dann kriege ich aber von dir einen Rüffel. Das heißt, da ich mich ja auch bei dir einschmeichle, mache ich halt auch keine Flachwitze mehr. Funktioniert also auch nicht. Ja? Aber keiner sagt mal, oh, Fesra, hier, super, du, Mönch ist ganz toll. Nee, alle immer, oh, Elli. Ja, das freut mich total für dich. Aber heute auch... Was? Das habe ich akustisch eben nicht mitgekriegt. Ich sag, weil ich die sexy Stimme von uns beiden habe. Ja, das ist natürlich durchaus ein Grund. Ja. Verdammt. Siehst du, würde mein anderes Mikro gehen, würde ich mich jetzt viel besser anhören. Nein, du hörst dich gut an. Aber auch die weibliche... Nein. Du hörst gut an, so weiblich. Ja, nein. Ich wollte sagen, auch die weiblichen Zuhörer, die ich ja jetzt nun gezwungenermaßen aus meiner neuen Legion in dem anderen Spiel, als ich ja spiele, Aeon, gezwungen habe, den Abschaltimpuls zu hören, weil die ja auch Guild Wars gespielt haben, finden, dass du dich sehr sympathisch anhörst. Oh Gott. Was hast du ihnen angetan? Ich habe gesagt, ihr habt ja eh nichts zu tun, Studentenpack und nichts zu arbeiten, hört mal. Das ist durchaus... Und das Geile ist, in dieser Legion, das habe ich auch noch nie erlebt, da sind ganz, ganz viele Frauen. Ja, und ja, diese Männer, die sind schon sagen. Voll in der Minderheit bei uns, die Echt? Kriegen jetzt irgendwie schon voll die Krise. Ja, na, generell ist es ja so mal, das ist ja auch Podcasts sind ja eigentlich so das Nerd-Revier. Also die Wahrscheinlichkeit, da Frauen zu den Hörern hinzuzuzählen, wenn du jetzt nicht unbedingt eine Kochsendung machst, würde ich als eher gering einschätzen. Nein. Na, nur Kochsendung, was anderes hören wir Frauen gar nicht. Nee, da gibt's doch den Yoga-Podcast, den machen wir auch noch. Nee, warte, da gibt's doch irgendeine ganz tolle Sendung. Ist, glaube ich, bei, wie heißt das? Familie. Nee. Kirche und keine Ahnung. Bitte? Warte mal. iTunes startet. Ja, nee, klar, meine Tastatur geht nicht. Guck du mal, bitte. Ja, Tastatur geht nicht, aber Maus geht. Ja, Mausi, ja? Alles gut. Mausi. Mausi Hasi, Schätzi Berli. Ja. Wie heißen die komischen Dinge da, ja, nein, aber rein prinzipiell ist das halt so mehr so die, ich will noch nicht mal sagen so die Männerdomäne, sondern es ist halt so, es warum ist halt das so. Das Bild so, jetzt weg, so, Fesra? Ich weiß nicht, warum das Bild weg ist. Fesra. Vielleicht weil iTunes, ja, ist gut. Ja, weil du in deinem Internet-Plagiat nicht zwei Anwendungen auf einmal laufen lassen kannst. Drei, vier. Ja, ich mach's ja schon aus. Mein grünes Lichtchen leuchtet. Pfui, aus. Aus böse, ist okay. Ja, mein grünes Licht leuchtet, aber ich sehe dich total nur in die Art Form. So, jetzt ist aus, ist ja gut, Mensch. Ja. Nee, also es ist halt nicht so unbedingt, dass Frauen sind, warum auch immer, ich verstehe es bis heute nicht, ich werde es nicht verstehen, nicht so technikbegeistert und nicht so in die Richtung gehend, in der Regel, wie ich mir das wünschen würde. Ich hätte lieber eine ausgewogenere Quote. Ja. Mal davon abgesehen, dass die also das noch höher heißt, sein könnte. Ich halte die Quote hoch, quasi. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ich habe ja auch einen tollen Tontechniker, deswegen geht das alles. Hast du das jetzt gemerkt? Was? Ich habe mich voll bei dir eingeschleimt, aber so richtig. Ja, was man aber eigentlich auch als Spitze hätte interpretieren können. Das bemerkst du, aber das erkennst du gar nicht an. Stattdessen war bei dir nur QQ. Was macht der übrigens? Q. Q. Oh, was eine Überleitung. erstens, das könnte auch genauso gut eine Spitze sein. Von mir? Frau Alelisande. Mhm. Ne? Weil du weißt, wie das mit dem Tontechniker war. Ich weiß das sehr genau. Ja, ne? Also von daher mit Einschleimen und so weiter. Um auf deine zweite Frage zu antworten, dem geht es den Umständen entsprechend ganz okay. Ja. Ja. Er ist in Amerika, er hat keine Frau und er hat viel Arbeit und er macht nicht das, was er will. Genau. Und sind wir immer noch beim selben Thema. Genau. Also auf dem Weg ist es dann auch noch, aber er kommt vielleicht Ende des Jahres nach Hause. Ist ja nicht mehr für so lang hin. Nee. Für 2 Wochen oder so. Super. Ne? Habe ich mir auch gedacht. Ja, dann sehe ich aber den da ja nicht. Gehen wir mal richtig cool Party machen. Und ich werde dann mal eine Roadmap festlegen und werde dann versuchen, die so in deine Richtung zu lenken, dass wir uns vielleicht so irgendwo auf der Hälfte treffen können. So vielleicht. Ja, das ist gut. Dann kann ich den Cuma besichtigen. Ich habe ja eh noch ein Date mit ihm offen. Der will ja noch einiges. Der wollte dir meine Betriebsanleitung per PDF schicken. Ja, das geht nicht, aber weil ich hab Q auch. Ich wollte ihm mailen, habe ich auch nicht gemacht. Also irgendwie scheint uns das auch. Scheint nicht so wichtig zu sein. Also scheinst du dich nicht für ihn zu interessieren? Nicht so. Wie gut, dass er das nicht mehr hört. Nee, echt nicht? Der hat keine Zeit. Ich denke, der joggt auch nicht mehr. Der joggt kaum noch. Also das ist alles ein bisschen doof. Ich müsste ihn mal wieder anrufen, müsste ihn mal fragen, wie es aussieht. Und wir haben jetzt irgendwie noch so, ich glaube, ach, keine Ahnung wie viel, ich glaube 20 Folgen oder so hat er nicht gehört, glaube ich, dass wir die noch auf der Pfanne haben, dass er, oh, das macht nichts. Der ist 2 Wochen da, der wird gefesselt bei mir im Studio und darf sich alle anhören. Bis dahin habe ich vielleicht mein eigenes, schönes, privates, kleines Studio schön ausgekleidet mit. Ne? Und überhaupt. Ist alles. Nein, weißt du noch nicht. Ich hab ganz tolle Ideen. Und das kostet noch nicht mal ganz so viel Geld, wie ich mir das eigentlich gedacht habe, wie teuer es werden würde. Ja. Und da wird er dann reingesetzt und kriegt dann mit den guten Studiomonitoren die Ohren voll gedröhnt. Mit dem Clockwork Orange lässt grüßen, der Arme. Genau. Tut mir ein bisschen leid schon. Wenn du das irgendwann mal hörst. Das ist, ja. Tut mir jetzt schon leid. Genau, das ist sozusagen auch mit Vorankündigung. Also, wenn man Q sich so anguckt und so, Leute, studiert nicht Medizin, das bringt es nicht so. Ja, doch, genau. Studiert nicht Medizin, lernt was Gescheites. Richtig. Werdet weißer Mantel, glänzende Klinge, kann man was von werden. Ja, nee, keine glänzende Klinge. Er wird mal hinterher nur noch Ehrengarde, das ist ja auch nichts. Ja, ist auch kacke. Spielst du denn eigentlich den Char, mit dem mein Marsten saufen kann? Soll ich das tun? Nee, ich spiele keine Chars. Was willst du denn spielen? Nee. Habe ich das noch nicht gesagt? Nee. Ich schwanke zwischen Silvari. Ich muss mir das alles nochmal genauer angucken. Also ich will ja irgendwas Magisches spielen. Wahrscheinlich wird es wieder mal auf Mönch rauslaufen. Aber jetzt können sich doch alle selber heilen. Jetzt hat doch jeder so ein Selfie dabei. Total super. Kacke da. Bitte, was war das denn jetzt wieder? Nee, ich mag das nicht. Weißt Martin, du, dann kommen der Sie war eben gerade kurz online, da wollte ich ihn gerade nochmal fragen, ob er auch mit Gamescom-mäßig, was da jetzt so geht, ob die da sind. Aber der Martin? Ich hab den jetzt gerade verpasst. Tja, wenn mein Keyboard ergehen würde. Nee, ist egal. Dem Martin könnte man ja auch sonst eine E-Mail schreiben. Dem Martin könnte man eine E-Mail schreiben, ja. Könnte man mal machen. Aber jetzt mal, weil wir vorhin uns es ja noch kurz drüber hatten, mit Live-Sendung, wollen wir mal Call-In haben? Weil realisierbar wäre das auf jeden Fall. Alter, kommt ja wieder kein Schwein. Meinst du? Nee, also wenn ich mir hier so Fellow und so die. Meinst du? Keine Ahnung, man könnte das ja rein prinzipiell mal so kurzfristig. Kurzfristig geht schon gar nicht. Das musst du erstmal in einem Abschaltimpuls musst du es ankündigen und dann müssen wir ein echtes Datum machen und dann, das ist ja die Schwierigkeit bei uns. Letztes Mal habe ich abgesagt. Ja, alles gut. Nein, darum ging es nicht. Nein, du machst das ganz kurzfristig. Du schmeißt das einfach auf Twitter, keine Ahnung, und sagst, hey, wir gehen jetzt auf Sendung. Wer anrufen will, ruft an. da und da. Das war genauso wie auf der Gamescom mit deinem Hörertreffen Hase, wo dann keiner gekommen ist. Ja, da kam halt keiner und so ist das auch, aber dann können wir wenigstens sagen, wir haben es angeboten. Wenn ihr das nicht wollt, dann ist das euer Problem, dann bieten wir es halt nicht mehr an. So, wann machen wir eigentlich das nächste Hörertreffen? Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Jetzt mal hier, Butter jetzt bei die mal. Fische. Ja, aber weiß ich nicht. Okay, nächste Woche. Ist das verrückt? Ja, ich dachte, das wäre klar. Ja, prinzipiell schon. Ich vermisse Eri, jetzt wo ich darüber nachdenke. Siehst du? Ja, du, können wir kurz ankündigen. Hm. Wie lange brauchst du denn Vorlauf? Also ich muss jetzt erstmal, ich muss denn ja irgendwo hinfahren. Was? Ach, du meinst nicht im Real Life? Ja, doch, klar. Ja, siehst du. Ah, ja, müssen wir beide ja zur selben Zeit am selben Ort sein. Ja, deswegen sage ich ja, wie lange brauchen wir denn aufgrund der 400 Kilometer Distanz zwischen uns Vorlauf. Schon mal blöd ist. Ja, länger. Weiß ich nicht. Also diesen Monat und nächsten Monat ist erstmal alle Wochenenden, glaube ich, weg. Ja, das ist ganz so, das ist sowieso nicht gut. Das ist keine gute Idee, diesen Monat und nächsten Monat, weil da ist voll. Was? Dein Bild setzt immer aus. Deine Internet-Plagiat macht nicht mehr mit. Ja, keine Ahnung. Das ist meine Kamera, die zwischendurch immer ausgeht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Das andere Programm sagt ja auch, nö, Video geht nicht. Nee, geht ja auch nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Apple halt. Scheiße. Ey, dem Steve, dem kannst du gleich mal sagen, so nicht. Ja, ich schreibe ihm mal eine Mail. Da stehe ich nicht drauf. Außer du hast sein Prototyp. So, ihr Lieben, jetzt kommt. Wir werden das irgendwann mal klären oder auch nicht klären und ich werde mich jetzt hier nicht. Ich bin besser, ich rede mich jetzt raus. Du brauchst dich noch nicht mal rausreden, das ist doch alles ganz einfach. Wir klären das mal ab und werden zu gegebener Zeit mit gegebenem Vorlauf eine unumstößliches Datum vielleicht veröffentlichen. Eventuell. Könnte sein. Man weiß es nicht. Mit Glück. Oder nicht. Dann können wir auch nochmal uns drüber unterhalten, ob wir das Ganze live machen wollen. Das heißt, dass die Leute um die Uhrzeit, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, uns einfach mal zuhören können. Können wir ein bisschen Musik vorher, ein bisschen Musik nachher und alles wird toll. Ja, aber um die Uhrzeit jetzt müsst ihr ja schon ins Bett, ne? Ist doch egal. So. Ja, da muss man halt mal. Ach so, aber nee, ja klar, wir gehen ja mit den Leuten ins Bett, hatte ich ja schon vergessen. Hallo. Nimmst du denn dein Mikro mit? Oh, nee, ist klar. So, ja, es ist aber schon jetzt, aber. Ja. Jetzt langsam wird. Ist eh schon FSK 18. Explicit. Genau. Schreibst du mal dran, explicit? Nö, mach ich nie. Aber ich glaube, ich kleine Kinder hören, die sind dann vielleicht verstört hinterher. Ja. Trauma. Ja, das wären dann glänzende Klingekrieger. Ist okay. So ein Trauma? Oma, was? Meinst du echt, die haben alle so ein Trauma? Nee, ich glaube nicht. Dafür sind wir viel zu liebevoll. Und außerdem, wer sich auch nur eine Sendung von uns angehört hat, der weiß, dass es nichts Gutes bedeutet, wenn wir über das Thema Krieg in Krüter. Das ist auch geil. Das könnte man als Intro machen. Krieg in Krüter. Und das ist so richtig schön mit Hall und Bumm. Ne? Wär geil, oder? Ich hab's ja versucht. Akte Krüter. Vergiss ja. es. Ja, nein. Oh, das hat nicht so ganz geklappt. Ja, obwohl Krieg in Krüter, K-I-K, finde ich doof. War in Krüter hört sich irgendwie geiler an. Ja, Kick. Ja, richtig. Und was hat der Kick eigentlich damit zu tun? Richtig. Das wäre eigentlich mal eine geile Fragestellung. Können wir mal einen Martin fragen, oder? Vielleicht mal twittern. Aber dann nicht in seinen privaten Account. Da war er letztes Mal, glaube ich, so ein bisschen angestunken. Habe ich aber auch. Da muss ich ehrlich gesagt, das ist mir dann als ich die Nachricht losgeschickt habe, ist mir eingefallen, nee, das ist ja privat. Was hast du denn wieder Bösartiges geschrieben? Ja, ich hab geschrieben, dass ich mich so tierisch freue und so auf Guild Wars 2, weil sie da so coole Sachen machen wollen. Und diese Mesmer-Geschichte fand ich so geil mit dem Buff und so, was das Live-Team jetzt vorhat. Der Robert, mein neuer Freund, Robert G., weiß er vom Live-Team. Und das habe ich dann eben am privaten Account geschickt und da hat er dann geschrieben, nee, das wäre sein privater Account. Da habe ich gedacht, oh, du bist echt, manchmal ist er echt verspannt. Nö, kann ich verstehen. Ja, kann ich ja auch verstehen. Der hat sich jetzt die Hand verstaucht. Hast du gelesen? Ich habe den Tweet gelesen. Oh, my hand hurts. Nee, was? Irgendwas? My right hand hurts. Und ja. Ich habe gerade noch meine Finger in den Zaum gehabt, weil ich irgendwas schreiben wollte. So. Be what glad it's not your head. Martin, what have you done? Ja, sowas in die Richtung wollte ich auch fragen. Ich habe gute Besserung geschrieben. Righty tighty, lefty loosey. Nur verstaucht, ihr Lieben, nicht gebrochen. Er war beim Arzt. X-Rayed. Ob er wohl beim Q war? Ich habe einen Tennisarm und verschnitten. Ich spiele doch gar keinen Tennis. Tja. Das wäre ja auch geil, ne? Wenn der Muddy beim Q wäre. Nee, wird nicht passieren. Nee, ich weiß, die sind ja nicht in derselben Stadt. Na, komm, selbst wenn. Hä? Der ist doch kein komischer da Röntgendoktor. Oder, nee, oder, ist er nicht. Oder Metzger. Ja? AKA Chirurg. Ja? AKA. AKA, ja. Also known as. Ja. Was ist er denn jetzt? Hat er sich jetzt entschieden? Anästhesie macht er aber nicht. Doch, danach, irgendwann vielleicht. Ach, danach, irgendwann vielleicht. Ja, kommt der. Erstmal was anderes und dann danach irgendwann vielleicht konkret Anästhesie. Ja, wenn ich fertig bin, mache ich nochmal neu. Ja. Deswegen hat er doch mit seinem PJ so spät angefangen, weil er erst noch seinen Master of Science gemacht hat. Okay. Wenn der sich so ein Schild, ja, für seinen Schreibtisch machen lässt, ja, das Standardschild ist dann ungefähr so breit, ja, und seins ist dann ungefähr... Mhm. Ja, das längste. So gesehen, ja. Schild, ihr Lieben, Schild. Mhm. Ja, manche Leute stehen ja was drauf, die müssen einmal diverse Sachen runterstehen. Die müssen kiloweise Zeug drunter haben. So ist wichtig. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, da könnt ihr mal sagen, was eure Meinung zum Krieg in Krüter ist. Ob ich sage, der Chris Lyle, der hat das mal richtig geil hingekriegt mit seiner Marketingkampagne. Das hier ist der Anfang, muss man ja dazu sagen. Und ja. Schön dran denken. Virales Marketing, Darth Vader bei YouTube. Ja, das ist total geil, ihr Lieben. Großartig. Und ihr wart ja echt, ich muss euch jetzt mal schwer loben, ne? Ihr wart ja voll aktiv wieder im Forum, schön gepostet immer. Ich habe mich gefreut wie eine Eins. Und ich komme kaum noch zum Reingucken. Ich gucke nur noch in den Abschaltimpuls-Thread. Der Rest. Ja, ich, wenn, dann auch, aber ich komme kaum noch dazu. Weil? Weil diverse Projekte meiner Aufmerksamkeit bedürfen. Ja, das fühlt sich extrem wichtig an und deswegen hören wir jetzt auch auf, ihr Lieben. In diesem Sinne, viel Freude. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.